Bevor ich zur Sache komme, eine Bemerkung vorab. Und zwar wird mir schon die Frage gestellt, warum macht ihr so ein Thema auf und ladet da an der Uni auch ein, anstatt sich da nur in Gewerkschaftskreisen oder sowas zu bewegen. Will ich Folgendes dazu bemerken. Erstens sind die Unis die Brutstätten von, sagen wir es gleich so, Ideologien über die Marktwirtschaft, dass die das vernünftigste denkbare Wirtschaftssystem sei und so weiter. Und dieses Urteil findet man nicht nur in der VWL, in der Volkswirtschaftslehre, sondern quer durch alle Geisteswissenschaften. Die Uni ist eine Stätte der Wissenschaften, in der auf der einen Seite so ziemlich alle Herden, die das Lohnarbeitsverhältnis den Leuten bereitet, zur Kenntnis nimmt. Zugleich den Grund von dem, was sie da zur Kenntnis nimmt, was den Leuten da Schwierigkeiten bereitet, von dem nichts wissen will. Alles wird aufgenommen als ein Problem, wie zum Beispiel diese Gesellschaft trotzdem zusammenhalten kann, wenn man das Ganze auch soziologisch betrachtet. Oder auf politologisch, wie die Politik das alles regelt, wie sie es dennoch schafft, Zustimmung zu organisieren, ob sie dabei handlungsfähig bleibt und so weiter. Bis hin zu der Psychologie, die alles, was die Leute in einer Gesellschaft, wo es um Lohnarbeit geht, aushalten müssen, übersetzt in, was haben die für Probleme, dann natürlich nicht mit ihrer Arbeit, sondern mit sich. Wie halten sie das aus, wie kriegen die das psychisch hin? Das geht von der Medizin in Gestalt einer Arbeitsmedizin, die auch das Thema aufmacht, die Arbeit wäre ein Problem und nicht die Lohnarbeit. Was kann man da für Hilfestellungen geben, damit die Leute das aushalten, was da mit ihnen angestellt wird? Bis hin zu Philosophie, in der ja bekanntlich alles seinen Sinn hat, auch das, was der Kapitalismus mit den Leuten anstellt. Und da sind wir der Meinung, dass Leute, die ihren Kopf anstrengen, dafür diese jeweils, na wie es so schön heißt, prüfungsrelevanten Ideologien sich anzutun, sie nachzuvollziehen, bis hin zu dem Punkt, sie später selber zu re- und zu produzieren, dass die Leute ihren Kopf durchaus auch mal anstrengen könnten, zur Kenntnis zu nehmen, was Lohnarbeit eigentlich ist, was mit dem Verhältnis alles über das Leben der Leute entschieden ist, was das für eine innere Logik, für innere Notwendigkeiten hat und warum sie den Leuten so schlecht bekommt, wie sie es tut. Und es gibt noch einen anderen Grund. Die Zeiten, wo jemand, der sein Abitur hat, zur Uni geht und studiert, auf dem Standpunkt stehen konnte, jetzt ist er einer, der von dem Unbild dessen, was bei anderen Leuten so Lohnarbeit heißt, jetzt ist er davon befreit. Die Zeiten, könnte auch die Generation Praktikum mal zur Kenntnis nehmen, sind heute ein wenig vorbei. Auch hier reißen immer mehr Sitten und Verhältnisse ein, die der Logik des ganz normalen Lohnarbeitsverhältnisses immer ähnlicher werden. Ich möchte an der Stelle nur einen kurzen Hinweis als Beleg machen. Ich habe vor einer Woche im Radio einen Bericht gehört, Regionalbericht Region Karlsruhe. Da wurde festgestellt, die Industrie- und Handelskammer meldet an, dass hochqualifizierte Fachkräfte in der Größenordnung von 15.000 fehlen würden. 5 Minuten später kam die Meldung von der Arbeitslosenstatistik, dass etwa 12.000 hochqualifizierte Fachkräfte dort arbeitslos gemeldet sind. Was ist da eigentlich los? Auch in dem Bereich haben sich die Unternehmen daran gewöhnt, dass es solche Massen von diesen Leuten gibt, die den Bedarf so weit überstiegen haben bisher, dass man locker für billiges Geld genug Qualifikationen kriegt, die dann auch heißen, jung, willig und billig. Und dass sich mit einer anlaufenden Konjunktur daran was ändern sollte, nämlich im Hinblick darauf, dass man sich nicht mehr einfach aussuchen kann, was man will, und das nicht zu einem Preis, den man nur selber bestimmt. Das ist im Moment das Jammern über Fachkräfte. Ich kann es auch andersrum sagen, wenn sie ordentlich bezahlen würden und die Leute nehmen würden, die es gibt, dann hätten sie den Mangel nämlich gar nicht. Erstens gibt es in der Region Karlsruhe, wie gesagt, 12.000 sowieso und früher sind die aus allen Herren Ländern gekommen, um dort zu arbeiten. Aber Deutschland als Niedriglohnland ist kein riesiges Angebot mehr. Keiner von den Herren von der IHK zieht den Schluss draus, da legen wir mal ein wenig beim Lohn drauf, dann kriegt man schon, was wir brauchen. Nein, es ist die Forderung an Staat, bitteschön, mehr für die Bildung tun, weil Knappheit ist das Schlimmste, da werden die Leute glatt teurer und wir kriegen sie nicht zu jedem Preis. Also, das im Hinblick auf auch Studenten und Intellektuelle, von wegen, das geht euch praktisch nichts an, theoretisch geht es euch sowieso an. Wenn jemand Einwände hat, Nachfragen und so weiter, ihr braucht nicht abwarten, bis ich irgendeine Pause mache und Aufruf melden, dann machen wir die Frage durch. Wir können das ganze Thema auch im Stil einer Diskussion durchmachen. Muss niemand abwarten, bis ich quasi Diskussion erlaube oder sowas. Also, zur Sache. Ich will ein paar Schlaglichter auf die Realität vorstellen, wie sie heutzutage existiert, was heutzutage Lohnfrage heißt. Wie steht es um die Gesellschaft, die vom Lohn lebt und wie wird ihre soziale Lage wahrgenommen? Das Erste. Es ist seit spätestens letzten Sommer beliebt und aktuell, die Statistik zu bemühen. Und da wird festgestellt, der Lohn ist heutzutage so niedrig wie 1986. Da kriegt man die Auskunft, die Menschen verdienen nicht mehr seit 20 Jahren, obwohl der Reichtum enorm gewachsen ist und die Inflation die Preise in dieser Zeit um mindestens ein Drittel hat steigen lassen. Es ist die Mitteilung, die Masse, die vom Arbeitslohn lebt, ist erheblich ärmer geworden. Der erste Haken daran ist vom Reichtum, vom Verhältnis zum Reichtum, des Lohns zum Reichtum ist ja nur in einer Form die Rede, nämlich dass die Gewinne gewachsen sind, als wenn das Ganze bloß eine Frage der Verteilung wäre. Also ob es bloß eine Frage wäre, da wird gewirtschaftet, da bleibt was übrig, wer kriegt davon was? Das ist ein Hinweis auf den ersten Fehler. Vielleicht ist das Verhältnis zum Reichtum ja so, dass wegen dem Reichtum die Leute arm sind. Oder umgekehrt, damit ordentlich Reichtum produziert ist, die Leute gar nicht arm genug sein können. Es gar keine Verteilungsfrage ist, sondern eine Frage, wie mit Lohn produziert wird. Nichtsdestotrotz, dass dieses Resultat immer mal wieder vorgestellt wird, vorgestern habe ich gehört, Sie haben festgestellt, dass auch 2007, Jahr des Aufschwungs, die Löhne überhaupt nicht gewachsen sind, sondern im Durchschnitt immer noch gefallen sind. Solche Mitteilungen aus der Statistik gelten nichtsdestotrotz als ein Makel, den die Befürworter, die Fanatiker der Marktwirtschaft so nicht gelten lassen wollen. Da wird dann schwer in der Statistik rumgemäkelt. Da wird gesagt, es gibt doch einen Haufen Leute, die mehr verdienen, die auch mehr verdienen als 1986. Na klar, gibt es eine ganze Gruppe, die heißen immer die Niedrigqualifizierten, die weniger verdienen. Den Gipfel schießt in der Frage immer wieder die FAZ ab, die weiß dann bei der ersten Meldung so niedrig wie 86. Entblödet die sich nicht zu sagen, das stimmt so gar nicht. Denn die Leute arbeiten heute im Durchschnitt 2 Stunden weniger als 1986. Und selbst wenn dann die Summe gleich ist, haben sie mehr verdient. Also um selbst solche Makel loszuwerden, werden die abenteuerlichsten Interpretationen dann zu Feld gezogen. Umgekehrt sagt es keiner, dass die Statistik natürlich trügt. Wenn die sagen, die Löhne sind auf dem Niveau von 1986, dann stimmt es, dass es einen Haufen Löhne gibt, die auch gestiegen sind in der Zeit. Die absoluten Spitzenlöhne sowieso. Dann ist aber diese Auskunft so niedrig wie 86 eine Auskunft darüber, welche Elendslohnniveaus in dieser Republik Einzug gehalten haben, von wie wenig Geld heutzutage Leute leben müssen, die den ganzen Tag mal lochen. Deswegen auch hier gleich den Übergang, das zweite Schlaglicht, das darauf folgt. Das ist die Mindestlohndebatte. Ist jetzt schwer in, seitdem die SPD, um sich keine Wähler von der Linkspartei abspenstig machen zu lassen, die Mindestlohnfrage zum Wahlkampfschlager erhoben hat. Und wie das debattiert wird, ist schon bemerkenswert. Die Frage ist, sollte der Staat nicht generell oder branchenspezifisch Lohnuntergrenzen festlegen? Und wie hoch sollten die sein? Es gibt schon Fälle, wo das passiert. Das ist als letzter Punkt die Post gewesen. Es hat ein Riesengezeter gegeben, dass hier ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt wurde und damit in diesem Bereich sowas wie ein Mindestlohn existiert. Der Sachverhalt ist ja einfach. Vielfach sind die Löhne heutzutage so niedrig, dass davon keiner normal leben kann. Es sind lauter Lohnverhältnisse, die Menschen, zumal mit Familien, überhaupt nicht ordentlich erhalten können. Und es ist auch interessant, dass damit der Sache nach ein Eingeständnis gemacht wird. Nämlich, es ist offenbar das Eingreifen des Staates nötig. Sonst gibt es keine Grenze des Lohnes nach unten. Weil die Gewerkschaft keine Grenze setzt oder setzen kann oder setzen will, da will ich jetzt gar nicht drüber rechnen, die Unternehmer keine Grenze nach unten respektieren. Der Sache nach sollte man meinen, wenn so eine Debatte existiert, ist das ein absoluter Offenbarungseid über die Qualität des Lohnarbeitsverhältnisses. Sollte man denken. Aber so wird es nicht behandelt. Es gibt ja daneben noch einen ganzen Bereich von 1-Euro-Jobs, wo gar nicht vorgesehen ist, dass da einer von leben soll. Es gibt einen Billiglohnsektor, wo die Alt-2-Bezieher ab und zu mal hingeschoben werden. Alles organisiert von oben herunter, alles existent in der Republik, alles kein Skandal. Sondern eigentlich kriegt man die Auskunft dazu, ohne solche Armutslöhne kommt der Standort Deutschland, unser technologisch ach so fortschrittliches, produktives, modernes Land, offenbar nicht aus. Daneben möchte ich nur darauf hinweisen, auch eine Lohnfrage, obwohl sie selten so behandelt wird. Die in letzter Zeit anschwellende Debatte über nicht zufriedenstellendes Benehmen von Kindern in der Schule, schlechtes Abschneiden in PISA, massenweise Schulabbrecher, prügelnde Jugendliche, vernachlässigte Kinder, bis hin zu Kindern, die verrecken, weil sich keiner um sie kümmern, also total verluderte Familienverhältnisse und deren Folgen. Wo das Familienministerium dann feststellt, dass inzwischen, wie hat es gesagt, Menschen mit schweren sozialen Problemen eine Risikogruppe darstellen. Alles Folge dessen, wie Leute heutzutage mit ihrem Zurechtkommen zu kämpfen haben und lauter Folgen, die dann bemerkt werden, nicht als, Mensch, wie geht es den Leuten scheiße, sondern machen die uns Probleme. Woran liegt das alles? Was ich jetzt mal in den zwei Schlaglichtern nur mal kurz angedeutet habe. Die Auskunft, die man dazu erhält, ist schon lustig. Die kommt erstmal von Seiten der Gewerkschaft. Was hier beklagt wird, sind Auswüchse. Es würde sich bei den in Frage kommenden Lohnverhältnissen um gar keine ordentlichen handeln. Das sind welche, da kümmert sich der Staat zu wenig drum. Die Unternehmerschaft versäumt ihre soziale Pflicht. Da wird die Vorstellung unterbreitet, wenn das alles tarifvertraglich ordentlich geregelt wäre, wenn es gewerkschaftlich umfassend betreut, staatlich geregelt, möglichst durchschlagend noch mitbestimmt, dann ginge das Lohnarbeitsverhältnis in dieser Republik schon in Ordnung. Und in Ordnung deshalb, weil dann über die Regelungen der Lohnfrage, die dann Tarif heißen, ein richtiges Verhältnis von Lohn und Leistung schon eingerichtet würde, ein gerechter Abgleich von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen. Also soll es angeblich skandalöse Verhältnisse nur geben, weil diese Verhältnisse nicht so ausgestaltet sind zurzeit, wie es sich eigentlich gehört. Und diese Auskunft, hauptsächlich von gewerkschaftlicher Seite, findet allenthalben öffentliche Zustimmung. Es ist die allgemeine Auskunft. Es gibt unsoziale Auswüchse. Um dann überzugehen, dass diese Auswüchse eine einzige Last sind für die Gesellschaft, für den Staat, eine Verzerrung der Konkurrenz bis hin zu einem Schaden für den Standort. Da kommen die Leute schon gleich nicht mehr drin vor, nur als Problem. Ein Punkt, ganz neu, auch ein Schlaglicht. Nokia. Da entschließt sich der finnische Konzern, den Standort in Bochum zu schließen, weil es in Rumänien noch billiger geht. Kriegt man so nebenbei die Auskunft, dort wäre das Lohnniveau bloß in Höhe von 10% in Bochum. Nokia ist ein Fall gewesen, da ist so etwas Ähnliches ausgehandelt gewesen, wie in vielen Betrieben, was dort den Namen Standardsicherungsvertrag hat. Da ist Nokia einerseits mit staatlichen Subventionen, andererseits mit ganz bestimmten tarifvertraglichen Regelungen über die Beschäftigung nach Bochum geholt worden. Hat dort 5 Jahre produziert, so ungefähr das Maximum, bis wo eine Kapitalabschreibung der installierten Maschinerie, der Gebäude und so weiter stattgefunden hat. Jetzt ist eine Runde, wo die nächste Produktionstechnologie mit der nächsten Produkttechnologie zusammenfällt, neu aufgemacht werden muss. Maschinen müssen sowieso ausgetauscht werden, sortiert das Unternehmen halt wiederum, wo machen wir das? So, und dann treten Leute vor das Werktor, nachdem wir mitgeteilt gekriegt haben, Schluss, eure Arbeitsplätze gehen flöten, und sagen, sie sind bitter enttäuscht. Sie haben nämlich das gemacht, was andere Betriebe unter dem Titel Standardsicherungsvertrag mit der Gewerkschaft auch gemacht haben. Sie haben dem Unternehmen lauter Zusagen gemacht in puncto Flexibilität. Flexibilität in Sachen Arbeitszeit, in Sachen Lohn, in Sachen Qualifizierung und was es sonst noch so alles gab. Da sitzen dann gestandene Arbeitnehmerinnen und Betriebsräte vor der Fernsehkamera und vom Mikrofon und heulen an, runter, wir haben doch alles gemacht, was die wollten. Wir haben Samstag und Sonntags gearbeitet, wir haben, wenn es drauf ankommt, bloß 20 Stunden in der Woche gearbeitet und 3 Monate später 60 bis 70. Wir haben uns, sagt die wörtlich, nichts zu Schulde kommen lassen. Und meint also glatt, über dieses Wohlverhalten, über diese keine Anstrengung meiden, den Anforderungen des Unternehmens nachzukommen, gäbe es so etwas wie ein Recht auf Einkommen. Wenn man das meint, ist kein Wunder, dass man enttäuscht ist. Und das ist nur die halbe Wahrheit, weil wenn man enttäuscht wörtlich nehmen würde, dann müsste man sagen, diese Täuschung ist jetzt weg. Ist aber gar nicht. Die will sie mit ihrer, wir sind enttäuscht, gerade aufrechterhalten und will mitteilen. Und Nokia ist böse. dabei. Und wenn da so ein Wirtschaftswissenschaftler auftritt und sagt, da kann man nichts machen, das ist die ganz normale unternehmerische Entscheidung, muss man ihm sagen, an der Stelle hat er recht. So geht es zu, so geht es halt. Da sollte sich die Frau wirklich mal enttäuschen lassen und zur Kenntnis nehmen, was das aussagt über das, was ein Lohnarbeitsverhältnis ist. Also, das ist die Sache. Ein Mensch verdient Geld, indem er Arbeitsleistungen für andere bringt. Dafür kriegt er sein Geld. Seine Arbeit wird bezahlt. Und zwar meistens nach feststehenden, ausgemachten Sätzen für bestimmte Tätigkeiten, die mehr oder weniger ausgehandelt sind und soweit sie das sind, für gerecht gelten. Tarifvertragsregelungen heißen die Sachen dann halt. Bezahlung für Arbeitsleistung, das ist das sachliche Prinzip der Lohnarbeit. Für den, der sie verrichtet, hängt davon dann alles ab. Wie viel Zeit er fürs Leben hat, wie viel Mittel fürs Leben er hat, welche Freiheiten er sich in seinem Leben, das dann Privatleben heißt, um es zu unterscheiden von seinem Arbeitsleben, wie viel Mittel er dafür hat, wie viel Energie er übrig hat, welche Gesundheit ihm noch bleibt für sich und seine Familie. Über alles das wird in der Bezahlung für Arbeit für ihn entschieden. Wie sieht das aus? Ich will es jetzt nur an einer Sache mal durchziehen. Nur an einer Lohnform, die gängige ist. Und wo in der Regel damit schon bewiesen sein soll, dass mit der Bezahlung von Lohn die Arbeit bezahlt wird. Der Stundenlohn bezahlt die Arbeit. Gewöhnlich ist es Stundenlohn, es sei denn, man ist Angestellter, aber der Unterschied, wenn wir gleich drauf kommen, der ist, kann man vergessen. Eine bestimmte ausgehandelte Summe für eine bestimmte Zeit, der Gesamtlohn, den einer dann kriegt, ist quasi die Multiplikation aus der Länge des Arbeitseinsatzes mit dem Stundenlohn. Dazu hat der Mensch einen ordentlichen Arbeitsvertrag, in dem das festgelegt ist, Leistung und Gegenleistung. Dieser schlichte, eigentlich jeder selbstverständliche Sachverhalt, der hat es in sich. Ich will nur mal durchgehen, was damit, wie angedeutet, alles entschieden ist. Erstens. Der Lohn, den der Mensch bezieht, nimmt überhaupt nicht Maß am produzierten Reichtum, an dem, was er für die Produktion gesellschaftlichen Reichtums tut. Gleichgültig, was er dafür schafft, wie viel Ertrag das Unternehmen dabei herausholt, was alles an Gebrauchswerten zustande kommt, verkaufbar natürlich hierzulande. Alles das geht ihn mit seinem Lohn nichts an. Es ist kein Maß für ihn. Sein Anteil steht mit dem Stundenlohn von Anfang an fest. 11 bis 15 Euro die Stunde oder was es gerade ist. Damit ist aber entschieden, das ist das andere Verhältnis zum Reichtum, wie er zu dem gesellschaftlich verfügbaren Reichtum steht, und zwar in der Form dessen, was er sich kaufen kann. Von dem existenten gesellschaftlichen Reichtum. Was ihm an Produkten in dieser Gesellschaft zusteht. Also, das Arbeitsprodukt, der Reichtum dieser Gesellschaft ist da von vornherein von ihm getrennt. Das ist die Grundlage, dass solche Sachen rauskommen, wie sie jetzt hier rauskommen. Die Unternehmen sind reich. Das Land ist reich und die Mannschaft, die den Reichtum produziert, lebt in Verhältnissen, die neue Armut heißen. Was sogar die Merkel im letzten Herbst mal zu dem schönen Wortspiel veranlasst hat, zu sagen, wie hat sie gesagt, der Aufschwung ist unten angekommen. Ist auch lustig, der Aufschwung ist unten angekommen. Da muss schon was faul sein. Sie hat gemeint, auch den Leuten geht es besser. Die Wahrheit ist, der Aufschwung ist, hat sich unten bedient, deshalb ist unten noch weiter unten geblieben und der Aufschwung hat seinen Gang nach oben gemacht. Zum Zweiten, der Lohn ist aber auch als diese Summe total getrennt von den Bedürfnissen dessen, der die Lohnarbeit verrichtet. Von seinen Lebensansprüchen, von dem, was er sich so als Bedarf überlegen kann, wie ein, wie er sich es halt vorstellt, auskömmliches, besseres, bequemeres oder sonst wie Leben aussehen könnte. Er ist sogar getrennt von dem, was sich einer vorstellt, was eigentlich unumgänglich wäre. Also quasi lebensnotwendig. Selbst davon ist der Lohn getrennt, hat nichts damit zu tun. Er existiert nur in der Form einer Geldsumme für eine Stunde Arbeit. Die Lohnhöhe wird dann erstmal bestimmt durch die Zeit, die er arbeiten muss, kann, darf. Und auch diese Zeit ist nicht durch seinen Bedarf an Geld bestimmt, sondern durch den Bedarf des Unternehmens, das ihn beschäftigt, an seiner Arbeit. Wie die Nokia-Mitarbeiter gesagt haben, mal 20 Stunden in der Woche, halbes Jahr mal 70. Das Gekonnte am Stundenlohn ist, dass das Einkommen, das die Leute beziehen, von denen sie ihre Lebensnotwendigkeiten bestreiten müssen, in lauter feine Stücke unterteilt sind. Und das, was der Mensch zum Leben braucht, seine Notwendigkeiten, seine Kosten, seine Miete und so weiter, die sind überhaupt nicht teilbar. Die stehen ziemlich fest. Er hat also mit diesem Lohn tatsächlich das Interesse, möglichst lang zu arbeiten. Und das Interesse ist auch wieder nicht in seiner Hand. Er kann nicht zusammenrechnen, so viel brauche ich. Also muss ich in der Woche 60 Stunden antreten. Wie viel und wie lange er antreten muss, liegt nicht in seiner Hand. Wie sowas durchaus auch bei Apologeten, also Befürwortern des Systems, zur Kenntnis genommen wird, will ich euch mal vorführen, ganz andersrum. Stuttgarter Zeitung, in ihrer Kolumne, die ein Argument gegen den Mindestlohn ist. In der öffentlichen Diskussion geht es bisher leider nur um den Mindeststundenlohn. Diese Herangehensweise beweist, wie weit weg sich die Diskussion von der Realität vieler Erwerbstätiger befindet. Das Einkommen der meisten, hier ist dermaßen schön duster, das Problem der meisten Geringverdiener ist nicht der Stunden-, sondern der Monatslohn. Allzu leicht wird unterstellt, es gebe zwischen diesen beiden Größen einen zwingenden Zusammenhang. Das ist falsch. Ein höherer Stundenlohn führt in der Praxis nicht automatisch zu einem höheren Gesamtlohn. Wenn die viele Stunden der Mitarbeiter für seine geleistete Arbeit abgerechnet bekommt, kann er selbst nur selten beeinflussen. Gibt es bisher noch kein Gesetz, das die objektive Erfassung der geleisteten Arbeitszeit vorschreibt? Oder hat jemand schon einmal in einem Friseurladen eine Stechuhr gesehen? Lässt er sich weiter darüber aus, wo überall die Arbeitszeit nicht festgehalten wird? Und kommt zu dem interessanten Schluss? An fast jeder Großbaustelle wird von den Subunternehmern das Entsendegesetz ausgetrickst, indem die Mitarbeiter einfach weniger Stunden bezahlt bekommen, als sie tatsächlich gearbeitet haben. Ganz zu schweigen von der Gastronomie. Glaubt tatsächlich irgendjemand, dass das Zimmermädchen in einer Pension im Schwarzwald am Ende des Monats mehr ausbezahlt bekommt, nur weil in Berlin ein Mindestlohn festgesetzt wurde? Nein, es wird einfach auf dem Papier 2 Stunden in der Woche weniger gearbeitet. Schon stimmt der Schnitt wieder, zumindest für den Arbeitgeber. Der Gesamtlohn besteht immer aus dem Stundenlohn multipliziert mit den Arbeitsstunden. Für Arbeitgeber wird im Falle der flächendeckenden Einführung des Mindestlohns aus einer Gleichung mit 2 Variablen künftig eine Gleichung mit nur noch 1 Variable, der Arbeitszeit. Wieder den Gesamtlohn unverändert lassen, auch wenn der bisherige Stundenlohn wegen des Mindestlohns erhöht werden muss, so kann der findige Unternehmer nach wie vor einen Ausweg wählen. Er erhöht ganz einfach die Zahl der unbezahlten Überstunden. Das schreibt der Mensch so runter, als wäre sowas doch eine Selbstverständlichkeit. Mal abgesehen davon, von der Logik, den möchte ich mal sehen, den Schreiberling, wenn ich sage, das Gesetz, was Ladendiebstahl zum Eigentumsdelikt erklärt, schmeißen wir weg. Denn die Leute nehmen das Zeug doch sowieso heimlich mit. Kann man doch gar nichts machen. Und für dieselbe Logik, was nutzt eine Vorschrift, wenn sich keiner dran hält? Er scheint sich also ziemlich sicher zu sein, dass es vom Staat, von Staats wegen gar kein großes Interesse gibt, gegen diese Umgehung eines Gebotes von ihm vorzugehen. Er schreibt an anderer Stelle auch, wieso das so ganz normal und selbstverständlich ist. Da, wo er sich über die Umgehung des Entsendegesetzes auf den Baustellen auslässt. Einen, der den Unternehmer anzeigt, wird man so schnell nicht finden. Denn dann verliert derjenige seinen Arbeitsplatz. Dann müsste es also getrennt von dem Betroffenen, der auf die Tour ausgenommen wird, eine Instanz geben, die das kontrolliert. Und da ist der Mann sich total sicher, will keiner. Was kann man jetzt daraus lernen, wenn die sowas aufschreiben? Erstens, von wegen Stundenlohn bezahlt die Arbeit. Der Unternehmer schaut, wofür er einen Arbeiter, den er ihm brauchbar erscheint, kriegt. Was muss er dem im Monat bezahlen, damit er antritt? Da kann er entweder im Tarif nachschauen oder auf dem Markt. Im Tarif muss er nachschauen, wenn es ein tarifgebundener Betrieb ist. Ansonsten guckt er sich um, wofür kriegt man jemanden? Gibt es dann erstaunliche Sachen in der Gastronomie, da kam ja das Beispiel. Kriegt man unter Tarif auch jede Menge Leute. Also, da sagen die glatt beim Friseurhandwerk, wenn man für 700 Euro im Monat jemanden kriegt, der 8 bis 10 Stunden pro Tag in dem Laden Haare schnippelt, dann ist das das, was man bezahlen muss. Und was ist dann der Stundenlohn? Diese 700 geteilt durch die Anzahl der Stunden, die man ihn antreten lässt. Jetzt hat man sich mit diesem Stundenlohn sogar des Ausgangspunkts quasi wieder entledigt. 700 war mal die Rechnungsgröße. Ja, wenn der Laden schlecht läuft, dann kann man dem mal Riesen sagen, pass auf, Freitag, Samstag gibt es ja nichts zu tun. Und das heißt nicht, dass sie ihre 700 Euro einfach weiterkriegt, sondern entsprechend weniger, weil sie ja weniger gearbeitet hat. Der schreibt es umgekehrt. Wenn es einen Mindestlohn gibt, dann wird Marie nicht mehr 50 Stunden in der Woche arbeiten, sondern 60. Dann kann man vielleicht anstatt 3 Marien bloß noch mit 2 auskommen und schon kostet die Arbeit nicht mehr als vorher. Und dass die Leute sowas machen, selbst das ist dem in dem Artikel ausgedrückt. Es wird diesen Arbeitgeber keiner anzeigen. Es ist die Erpressung mit der existenziellen Not der Leute, die keine andere Einkommensquelle haben als den Lohn. der seine Schwarzwaldpension hat oder Nokia, die können locker sagen, tschüss, brauche ich nicht mehr. Ich mache mit dem Geld überhaupt was anderes, Sphärenwechsel, es als Geldkapital anlegen, nach Rumänien gehen und so weiter. Der kann locker sagen, tschüss, mach was anderes. Die arbeiten, geht nicht. Sie müssen einen anderen finden, der Sie wieder beschäftigen will, der Ihre Arbeit gegen Geld benutzen will. Sie von sich aus haben gar keine Alternative. Sie sind darauf angewiesen, dass Ihnen die einer bietet. Dieses Erpressungsverhältnis und seine Ausgestaltung in der Form der Lohnzahlung über den Stundenlohn, das ist in diesem Zeitungsartikel angesprochen. Und noch etwas ist angesprochen, nämlich, ich habe ja angefangen mit, erstens, getrennt vom wirklichen Reichtum, der mit der Arbeit geschaffen wird. Zweitens, getrennt von den Bedürfnissen, für die man überhaupt arbeiten geht. Nämlich, wie hätte man seine Lebensumstände selber gern eingerichtet, was bräuchte man eigentlich so zum Leben, damit es überhaupt einigermaßen geht. Was drittes ist ausgesprochen. Das Geld, was einer, der Lohn arbeitet, bekommt, ist auch absolut getrennt vom Arbeitsaufwand, den er dafür zu betreiben hat. Da ist in dem Punkt schon mal ausgesprochen, getrennt von der Zeit, die er dort zubringen muss. Wenn deren Division eines Preises pro Monat, für den man einen Menschen kriegt, anders ausfällt, dann ist schon die Leistung, die man für das Geld erbringen muss, eine andere schon über die Zeit. Positiv konnte das jeder feststellen, an dem Affenzirkus mit dem Tariflohn für die Lokführer. Da hat tatsächlich sich mal eine Gewerkschaft hingestellt und hat gesagt, wenn es schon im damaligen Arbeitsleben nichts zählt, jetzt machen wir in den Tarifrunden mal das Verhältnis auf, dass der Lohn für uns ein Lebensmittel ist. Und da müssen wir feststellen, das langt nicht. Wir brauchen erheblich mehr, damit wir überhaupt einigermaßen über die Runden kommen. Was war das erste Angebot der Bahn? Das, was der schreibt als Negativum, hat die Bahn positiv ausgedrückt. Na gut, ihr wisst doch, wir haben mit den anderen Gewerkschaften 4,5% Lohnerhöhung ausgemacht. Jetzt arbeitet ihr 2 Stunden länger, Erhöhung von 40 auf 42 Wochenstunden und schon habt ihr eine Lohnerhöhung von 11%. Es ist genau die Tour, wie diese Freiheit Arbeitgeber definiert, was die Zeit ist, in der ein Lohn verdient wird. Und der Bahn genauso positiv vorgeführt wurde. Wie der schreibt beim Mindestlohn. Arbeitet halt länger, dann habt ihr mehr Geld. Also, nicht nur in Sachen sein Bedürfnis, Reichtum, sondern auch in Sachen, was ist überhaupt zu tun dafür, dass man ein Einkommen im Monat kriegt. Der Lohn nicht gebunden. Das war das Beispiel in der Zeit, aber ein anderer Punkt ist noch viel wesentlicher. Welche Leistung pro Zeit an dem Arbeitsplatz erbracht wird, ist mit dem Lohn auch keineswegs festgelegt. Es ist das Mittel der Unternehmer, mit der Zahlung von Lohn, die Arbeit günstiger zu machen, indem man in die Zeit, die einer arbeitet, so viel Arbeit reinsteckt, wie es nur geht. Das nennt sich Intensivierung, intensiver Arbeiten. Fürs gleiche Geld macht Arbeit für den Unternehmer billiger. Damit, übrigens, kann man das auch feststellen, wo so manchmal Nokia zum Beispiel, steht einer vorm Tor und sagt, jetzt haben sie uns 5 Jahre kaputt gemacht und jetzt fliegen wir raus. Weil intensive Leistung, die in so einer Fabrik organisiert ist, die ist identisch mit intensivem Verschleiß. Da werden Leute beim Arbeiten kaputt gemacht. Immer mehr Leistung verlangen, damit sich für das Unternehmen die Arbeit immer mehr lohnt. Dafür ist der Lohn ein Mittel, ein Zwangsmittel. Und die Lage dazu ist die Zwangslage, man muss arbeiten, weil man Geld braucht. Und das Lebensmittel Lohn macht ihm jetzt die Zwangslagen ganz lustig auf. Entweder du willst ein wenig Zeit, damit du neben dem Arbeiten auch ein wenig leben kannst. Dann musst du auf Lohn verzichten. Weil du in der Zeit, wo du lebst, gar nicht arbeitest, kriegst du kein Geld dafür. Oder du musst sagen, tja, Geld ist so knapp, da muss mehr gearbeitet werden. Es geht an der Zeit zum Leben ab. Egal nach welcher Richtung es ausschlägt, immer gegen den, der arbeitet. Der Hammer dabei ist allerdings, dass er sich gar nicht raussuchen kann. Wann er arbeitet, wann er nicht arbeitet. Das war der Hinweis auf die Nokia-Frau vom Betriebsrat. Entscheidet der Betrieb nach seiner Lage. Und wer da nicht spurt, sich dem nicht anpasst, ist das Urteil, der hat sowieso keinen Lohn verdient. Also, es ist ziemlich einfach, das zur Kenntnis zu nehmen und aus dieser Lage mal einen ersten Schluss zu ziehen. Wo Geld an Arbeitszeit gebunden wird, gilt also erstens nicht. Mit wachsendem Reichtum gibt es auch einen wachsenden Reichtum für die, die den Reichtum erarbeiten. Sondern umgekehrt. Der Lohn organisiert einen wachsenden Ausschluss der Leute, die den ganzen Reichtum erarbeiten, von ihm. Der Lohn ist nicht abhängig und tauglich für die Bedürfnisse dessen, der arbeitet. Und er hat kein Maß in der Leistung, die von einem verlangt wird. Alle anderen Lohnformen, die es so gibt, sind Weiterentwicklungen von diesem Grundprinzip dessen, wie Lohn gezahlt wird. Nochmal zurück auf die Auskunft. Das mag ja sein, in den Verhältnissen, wo die Unternehmer nach Gutsherrenart über Lohn, Leistung, Bezahlung entscheiden. Dank der Errungenschaft einer Gewerkschaft, eines Streikrechts, eines Tarifrechts, ist das doch alles nicht mehr so brutal. Gibt es bis dahin Nachfragen oder Einwände? Nehme ich mal wieder die Stuttgarter Zeitung, wo wir das nicht gehen. Noch so eine Kolumne. Als Argument wieder gegen einen Mindestlohn. Der Artikel heißt Mama Mia. Mia ist die Anspielung auf ein ganz altes Gesetz von 1952. Mindestarbeitsstandardgesetz, oder wie das heißt. Mindestarbeitsbedingungengesetz. Existiert seit 1952, ist noch nie angewandt worden, hat die SPD jetzt ausgegraben als eine Möglichkeit, einen Mindestlohn quasi zu verordnen, ohne ein ganz neues Gesetz machen zu müssen. Man könnte da eine Mindestbezahlung in dieses Mindestarbeitsbedingungsgesetz mit reintun und so hätte man einen gesetzlichen Mindestlohn. So, da schreibt der Mensch jetzt dazu. Erinnern wir uns, das im Grundgesetz verankerte Recht der Tarifparteien, Tarifverträge frei von staatlichen Eingriffen abzuschließen, gilt als einer der Grundpfeiler des Wohlstands in Deutschland. Die jahrzehntelange Erfahrung zeigt, dass Staatsabstinenz in den Tarifverhandlungen die beste Gewähr für den erforderlichen Interessenausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist. Selbst wenn der eine oder andere in der Vergangenheit gelegentlich nach dem Staat rief, stand dies grundsätzlich nie in Zweifel. Wer die Tarifautonomie aus politischen Gründen aushebeln möchte, weil ihm einige Abschlüsse möglicherweise nicht gefallen, rüttelt an diesem Pfeiler. Dann geht es dann weiter unten weiter. Die Mindestlohnbefürworter nehmen dies billigend in Kauf, Staatseingriffe, und kommen trotzdem in der Bevölkerung an. Weil die Zahl der Arbeitslosen letztes Jahr von unsensationell 700.000 Personen gesunken ist, verliert der Slogan "Sozial ist, was Arbeit schafft" offensichtlich an Glanz. Jetzt geht es um den gerechten Lohn. Und natürlich ist die Forderung, dass jeder von seiner Arbeit leben können muss, verständlich. Doch wenn es der Markt nicht hergibt, wozu sollen sich, also wenn der Staat eingreift, fragt er jetzt, wozu sollen sich Tarifpartner noch wochenlang ineinander verhaken, um einen aus beiden Perspektiven vernünftigen Tarifvertrag abzuschließen, wenn doch über jeder dieser Vereinbarungen das Damoklesschwert eines staatlichen Eingriffs schwebt? Über das Ding muss man ein wenig nachdenken. Was schwebt da für ein Damoklesschwert? Über was eigentlich? Also, nehmen wir mal an, in dieses MIA, Mindestarbeitsbedingungengesetz, schreibt die SPD in diesem Jahr rein, es werden mindestens 57 gezahlt. Das ist das, was der Beck so anpeilt. Das soll jetzt als Damoklesschwert über möglichen Tarifverträgen schweben. Wie das? Das heißt doch Mindestarbeitsbedingungsgesetz. Kein Mensch verbietet damit, mehr zu bezahlen. Das heißt ja nicht Höchstbezahlungsgesetz. Also, wenn die Gewerkschaft hingeht und einen höheren Lohn durchsetzt, dann gilt das. Dann steht das im Tarif. Was ist da mit Damoklesschwert? Die Stuttgarter Zeitung meint offenbar ganz was anderes. In der Zeit, als das alles in die Wege gesetzt wurde, das, was heutzutage Lohn ist, ich komme nur drauf, wie es durchgesetzt wurde, das waren die Tarifvertragsauseinandersetzungen und so ab 2000. Mit Beginn auch der Agenda 2010. Das ist das, wo der Schreiber darauf hinweist, auch wenn früher einige noch im Staat gerufen haben, nämlich immer dann, wenn die Gewerkschaft gesagt hat, die Tarifverträge müssen sowas sein wie ein Mindeststandard. Wir brauchen Lohnerhöhungen, die für alle gelten und wir wollen es nicht zulassen, dass es Ausreißer gibt. Da wurde nach dem Staat gerufen mit dem Argument, diese flächendeckenden Tarifverträge knebeln unsere Wirtschaft. Bis die Gewerkschaft den Übergang gemacht hat, nicht bloß niedrige Tarifabschlüsse zu machen, sondern auch Tarifabschlüsse mit sogenannten Öffnungsklauseln. Die Tarifverträge sind gar nicht mehr mindest, da darf nach unten von abgewichen werden. Bei Bedarf, bei kritischer Lage des Betriebs und so weiter, da gibt es die unwahrscheinlichsten Sachen. Seit der Zeit sind Unternehmer wie Staat mit der Gewerkschaft ziemlich zufrieden. Jetzt braucht sie nicht mehr angetastet werden. Es hat nämlich dazu geführt, jetzt kommen wir zu dem Damoklesschwert heute, dass Tarifverträge abgeschlossen werden, die haben es in sich. Es gibt Tarifverträge für die Zeitarbeit, da ist der Tarifvertrag selber eine einzige Öffnungsklausel. Da steht zum Beispiel drin, der Mindestlohn beträgt 7,30 Euro und kann bis zu 13% unterschritten werden. Das ist ein lustiger Tarifvertrag. Dann gibt es bei Gaststätten Nahrung und Genuss gibt's einen unteren Lohn. Immer, ich rede von Baden-Württemberg, im Osten könnt ihr immer noch mal 20% wegtun. Da ist es 5,30. Bei den Friseuren ist es 5,60. Was habe ich mir da noch? Ach ja, Gebäudereiniger. Gewaltig hoch, 87, darf aber auch um 10% unterschritten werden. In der Landwirtschaft 6,50. Ja, sind so die Hauptzahlen. Das sind alles Löhne. Wenn man das aufaddiert auf eine normale Arbeitszeit, auf das, was beim normalen 40-Stunden-Wochenjob am Monatsende rauskommt, eine ganze Portion unter Hartz IV liegt. Keiner dabei, der in der Größenordnung ist, dessen, was der Beck sagt, was man mindestens braucht, 57. Die 57 hat der Beck auch nicht ausgerechnet. Was braucht denn ich so zum Leben? Wenn der Beck das ausgerechnet hat, was er so zum Leben braucht, wäre er auf 750 kommen pro Stunde. Sondern er hat nachgeschaut, wo hat der Staat denn bisher festgelegt, wo die Leute auf dem absoluten Existenzminimum hocken. Drunter kann man nicht mehr leben. Da kommen so Sachen raus wie in Freiburg, dass in der Schule Essen für Kinder gibt und da stellen sie fest, das kostet 3,20 Mark, bei Hartz IV ist pro Tag, ganzen Tag und Kind bloß 2,50 vorgesehen. Das nimmt er zum Maßstab und sagt, die Größenordnung ist dann bei 7,50 in der Stunde, da kriegt man ziemlich genau das Geld eines Hartz IV-lers raus. Und da kommt er deswegen drauf, jetzt sehen Sie auch genauer noch, weil er sagt, dann kosten die Leute endgültig den Staat nichts mehr. Dann können sie gar nicht mehr anwässern und vom Staat noch einen Zuschuss wollen. Das ist seine Sorge. So kommt er auf die 57. Und hier haben wir lauter tarifvertragliche Sachen. Da hängt dann wirklich ein Damoklesschwert eines Mindestlohns drüber. Das sind nämlich lauter Einstiegslöhne, die niedriger liegen als das, was sich heutzutage einer als niedrigsten Mindestlohn vorstellt. Und das meint der Schreiber in der Stuttgarter Zeitung. Warum sollen sich denn Gewerkschaften und Unternehmer noch nächtelang ineinander verhageln, um einen Lohn zu finden, bei dem die Frage, wie der die Arbeit macht, davon leben kann, überhaupt nicht diskutiert wird, sondern bloß eine Frage zählt. Wie ist die Lohnhöhe fürs Unternehmen günstig, bezahlbar, ein Mittel der Konkurrenz, ein Mittel gegen Auswärtskonkurrenz zu machen, auswärtige Einbrüche fernzuhalten und so weiter. Wo nur das zur Sprache kommt und dann solche Löhne zustande kommen. Das, was die Gewerkschaft an Glanzleistungen erbracht hat in puncto vernünftiger Lohn, das darf doch der Staat auf keinen Fall aushebeln. Und das ist inzwischen ein durchgesetzter Standpunkt, der gilt so selbstverständlich wie das Abend in der Kirche. Ein vernünftiger Lohn ist einer, der nur an einem Maß nimmt, wie ihn das Unternehmen braucht. Und nie im Leben Maß nimmt an dem, wie lebt denn da der Mensch davon. Das ist gewerkschaftliche Vernunft, wie sie von der Stuttgarter Zeitung eingeklagt wird. Also, der erste Punkt von wegen, gewerkschaftlich und tarifvertraglich geregelt, geht doch alles in Ordnung. Ja, wenn man diese Vernunft nur kennt in Lohnfragen, ja. Ich will es aber nicht dabei belassen, sondern nehmen wir den nächsten Punkt, nämlich da, wo die Gewerkschaft sagt, das wäre was. Ein Jahrhundertvertrag. Letztendlich endgültig abgeschlossen vor 2 Jahren in Baden-Württemberg. Das Ding heißt ERA, Entgeltrahmentarifvertrag, wo eine gigantische soziale Errungenschaft in die Welt gesetzt wurde, nämlich endlich wurde der Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten eliminiert. IG Metall hat einen Tarifvertrag, einen Manteltarifvertrag abgeschlossen, in dem das gerechte Verhältnis von Lohn und Leistung sowohl für Arbeiter wie für Angestellte nach demselben Grundmuster geregelt wurde und es endlich nur noch Arbeitnehmer gibt und nicht mehr zwei Sorten. Ich will mich über die Einzelheiten dieses Vertrags jetzt gar nicht auslassen, sondern bloß an dem, was daraus wurde, kann man sehen, wie die Regelung in Lohnfragen geht. Mit dem Argument, endlich die diskriminierende Differenz zwischen Arbeiter und Angestellten beseitigen, mussten natürlich alle vorherigen im Manteltarifvertrag geregelten Bestimmungen zur Eingruppierung von Lohngruppen beseitigt werden. Es sollten ja die Angestellten wie die Arbeiter gleichermaßen drunter fallen. Da wurde eine Kategorienlatte, es sind glaube ich insgesamt 70, von wegen Arbeitsmerkmale aufgestellt, anhand derer dann die Arbeit in Zukunft einsortiert werden soll und eine Lohnhierarchie etabliert werden soll in den Betrieben. So, Hauptkategorien sind Verantwortung, auch Qualifikation kommt vor. So alte Kategorien bei den Arbeitermanteltarifen wie körperliche Anstrengung, wiederholende monotone Tätigkeit und lauter so ein Zeug, die sind alle etwas weiter nach unten gerutscht. Also, neue Form der Lohngerechtigkeit als Riesenerrungenschaft Jahrhundertwerk vor 2 Jahren in die Welt gesetzt. Was ist die Folge? Seit 2 Jahren ein Riesentheater bis hin zu massenweise Gerichtsklagen. Dass das, was die Gewerkschaft erwartet hat und was sie auch als ihre Absicht in die Präambel des Tarifvertrags reingeschrieben hat, nämlich, dass sich an den Löhnen nicht groß was ändert, natürlich nicht eingetreten ist. Die Unternehmer haben mit diesen Eingruppierungsmerkmalen genau dasselbe gemacht, was sie vorher auch mit den Alten gemacht haben. Sie haben nämlich gesagt, na, wie haben wir denn diese Merkmale konstruiert? Wie kommen denn die auf die Welt? Das sind lauter Merkmale, da wird ein Lohn festgelegt, da kommt das Leben der Leute und so weiter nicht vor. Da kommt das konkrete Arbeiten und ihre Anstrengung nicht vor. Sondern lauter so abstrakte Kategorien für Verantwortung, Qualifikation und sowas. Da sagen sie, wird doch Vorstellungen gemacht. Ein Mensch, der den ganzen Tag die allerhöchste Verantwortung trägt, wie ein Arzt am Operationstisch oder ein Pilot im Flugzeug, der von höchster Qualifikation ist, der den ganzen Tag total aufmerksam mit höchster körperlicher Anstrengung monoton vor sich hinschuftet. Das ist sozusagen in dieser Kategorienansammlung der 100% Arbeiter. Ja, das kann keiner. Jeder wirkliche Arbeiter blamiert sich an so einem Totalmaßstab dermaßen. Also, was ist die ganze Chose? Eine einzige Auflistung von Argumenten, den Leuten weniger zu zahlen. Und genau das ist passiert. Überall sind die Betriebe hingegangen, haben ihre neuen Eingruppierungsvorschläge bei den einzelnen Arbeitsplätzen gemacht. Und siehe da, überall haben sie festgestellt, die haben viel zu viel Geld gekriegt. Darum haben sie extra ja auch in den Tarifvertrag reingeschrieben, dass im Falle von Abgruppierungen das langsam geht. Die Leute, die abgruppiert werden, kriegen nicht gleich weniger Geld, sondern die kriegen die zukünftigen Lohnerhöhungen nicht mehr drauf, bis sie auf dem Niveau sind, wo sie jetzt sind. Also ein Riesentheater, die Betriebe haben lauter neue Abgruppierungsmöglichkeiten entdeckt. Und das ist lustig, du machst eine Zuordnung von Lohn und Leistung, es hat sich im Betrieb gar nichts geändert. Wo einfach an dem Kategorienwald der Betrieb feststellen kann, hoch, muss ich den Mann gar nicht bezahlen. Was der wirklich tut, ist dafür wirklich scheißegal. Da wird nur gesagt, na, was hat denn der für eine Verantwortung? Wer will denn das messen? Wenn einer Fehler macht bei seiner Arbeit, fliegt er doch sowieso raus. Und kriegt nicht gesagt, na, da kriegst du einen Verantwortungspunkt abgestrichen. Wenn bei dir dauernd was kaputt ist, dann kriegst du nicht mehr 17,20, sondern bloß noch 16,20. Pustekuchen, der fliegt raus. Was er zu tun hat, kriegt er doch sowieso gesagt. Also ist Verantwortung beliebig nur unten abgruppierbar. Beziehungsweise, es ist sowieso bloß die Frage, was will sich der Betrieb das kosten lassen, um eine bestimmte Sorte Leute zu haben? Beziehungsweise, was muss er sich eventuell kosten lassen? Und sonst gar nichts. Qualifikation. Nehmen wir das Beispiel Nokia. Ich könnte es an Daimler aufmachen. Waren es Docs essen? Es sind tatsächlich 90% Facharbeiter. Dann kommt der Kommentator vom ZDF und sagt, aber es waren lauter einfache Tätigkeiten ohne Qualifikation. Die gehen auch in Rumänien. Also, Facharbeiter, hast doch heute gar nichts mehr. Außer, dass einer die Tortur des Lehrlingswesens auf sich genommen hat, dabei diszipliniert worden ist und jetzt billig und willig antritt. Was anders ist es doch gar nicht. Welche Qualifikation in einem Betrieb gebraucht wird, ist ein Zufall, ändert sich von Jahr zu Jahr. Auf der Herfahrt habe ich im Radio gehört, Sie machen jetzt wieder Beratung, die IHK, was Hauptschüler für einen Beruf ergreifen sollen. Es ist heute so was von obsolet. Ein Beruf ist überhaupt keine Eigenschaft mehr, die du an dem Mann feststellen kannst, festmachen kannst. Der kommt dann irgendwelche Arbeitsstelle und was er dort zu tun hat, muss er dort sowieso lernen. Sowas wie Kfz-Mechaniker. Ja, Mann, 3 Modelle später ist das, was er mal gelernt hat, alles zum Vergessen. ganze Berufsbilder, die es so heute nicht mehr gibt. Drucker, wer weiß denn heute noch, was ein Drucker ist? Denn jeder denkt, der wird an den Computer angeschlossen. Das waren früher mal Menschen. Also, diese Verarschung mit Beruf, sondern irgendeine Facharbeiterausbildung, als da wird ein disziplinierter Mensch hergestellt, der nachher sich möglichst viel gefallen lässt. Das ist der Witz an Facharbeiter. Will ich das haben, dann zahle ich ein paar Mark mehr und behaupte, dass der Mist, den der da macht, mit viel Verantwortung behaftet ist. Also bei Nokia das Handy neu legen, einen Stift neu stecken und gucken, ob es an der richtigen Stelle klingelt. Kann ich sagen, wenn das einer, und das ist auch schwer zum Aushalten, wenn das einer den Tag 8 Stunden lang machen kann, oder 50, 60 Stunden in der Woche, der muss eine Hammerdisziplin mitbringen und hammermäßig was aushalten. Gebe ich ihm ein bisschen mehr, nenne es verantwortungsvoll und Facharbeiter und schon kriege ich die Leute und kann die, die das nicht hinkriegen, rausschmeißen. Also Jobs, die alle bloß noch aufs Aushalten gehen, da kann ich an den Kategorien aufmachen, was ich will. Aushalten kommt übrigens im ERA nicht vor. Obwohl die meisten Berufe in gar nichts anderem heutzutage bestehen. Also, das ist gewerkschaftlich sauber und ordentlich geregelt, lauter Abgruppierungsmöglichkeiten und ein riesen Streitpunkt mit den Betriebsräten, die fast alle so ausgehen, dass halt die Leute im Laufe von 3, 4 Jahren auf ihrem neuen, niedrigeren Lohnniveau sind. Übrigens auch ein Grund der Feststellung, wieso, obwohl es im letzten Jahr nominelle Lohnerhöhungen gegeben hat, die Lohnhöhe-Statistik gar nicht gestiegen ist. Die meisten Daimler-Arbeiter haben die Lohnerhöhung gar nicht gekriegt, weil die über ERA gerade auf ihrer Abgruppierungsschiene noch sind. Aber nicht nur das. Die Gewerkschaft in Gestalt ihrer Betriebsräte führt selber vor, was diese solche tarifvertragliche Regelung für ein Mittel ist. Zu dem ERA dazu gibt es noch ein schönes Ding, wieder in Baden-Württemberg. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, das Ding heißt Pforzheimer Abkommen. Da hat die Gewerkschaft mit den Arbeitgeberverbänden beschlossen, dass von den Tarifverträgen, die ausgehandelt sind, abgewichen werden darf und jetzt nicht nur, wenn es dem Betrieb schlecht geht, sondern zur Förderung seiner Konkurrenzfähigkeit. Also da muss kein Betrieb mehr herkommen zu seinem Betriebsrat und sagen, pass mal auf, wenn es so weitergeht, müssen wir einen Haufen Stellen abbauen, dann unterschreiben die ja sowieso alles. Sondern der Betrieb kommt her und sagt, wir gehen in der Konkurrenz besser stehen, wenn wir unseren Leuten einfach weniger Geld geben würden. Dann sind wir produktiver, heißt das übrigens. Dafür hat die Gewerkschaft natürlich ausgehandelt, dass bei sowas nicht mehr ihre Betriebsräte alleine entscheiden, sondern die örtliche Gewerkschaft mit. Da begibt sich jetzt gerade Folgendes, aktueller Streit. Es gibt einen Autozulieferer in Stuttgart und Pforzheim, der heißt Behr, B-E-H-R, machen Achsen und so Zeug. Da hat sich der Betrieb einfach mal erstens auf ERA gestürzt und hat gesagt, meine Leute verdienen alle viel zu viel Geld. Haben die Betriebsräte weitgehend eingesehen, aber in Stuttgart haben sie gesagt, Tarifvertrag, die Abgruppierung, die da vorgesehen ist, geht nur über die Jahre mit Verrechnen von den dann Lohnerhöhungen, die die Leute nicht kriegen. In Pforzheim haben sie gesagt, ja, es stimmt. Und wenn sie jetzt sagen, dass das der Konkurrenzfähigkeit des Betriebs gut tut, dann senken wir die Löhne gleich ab. Die Pforzheimer örtliche Gewerkschaft hat zugestimmt. In Pforzheim sind sofort die Löhne um 20% niedriger als in Stuttgart. Und in Pforzheim sagen sie, jetzt gehen die Arbeitsplätze von Stuttgart nach Pforzheim. Da merkt man, schön sauber gewerkschaftlich, tarifvertraglich geregelt, braucht man für diese Schweinereien noch nicht mal ein Rumänien. Da langt Pforzheim. Also, von wegen, hier wäre eine Bremse in der ungehinderten Bedienung der Unternehmer in Sachen Arbeit gegen Geld. Ich will mich jetzt nicht darüber auslassen, was da an Notwendigkeit drin liegt, wenn der Gewerkschaft sich so aufführt, was an deren falschen Berechnungen und falschen Übergängen drinsteckt und was aus dem Deutschen Gewerkschaftsbund bei solchen Gelegenheiten heutzutage geworden ist. Will ich heute nicht drüber reden. Nur so viel, ein Stück notwendig sind solche Übergänge einer Gewerkschaft. Und zwar aus dem Grund, den ich schon benannt habe. Arbeit als Lohnarbeit als eine einzige Erpressung. Eine Institution wie eine Gewerkschaft nimmt sich nämlich eine ziemlich unlösbare Aufgabe vor. Sie will den Lohn zum Lebensmittel machen. Der Widerspruch liegt darin, dass sie damit einerseits unterschreibt, dass der Lohn ist und bleibt, was er für die eine Seite, die ihn nämlich bezahlt, ist. Lohnende Kost. Lohnend ist da unterstrichen. Sie muss unterschreiben, da kommt sie überhaupt nicht dran vorbei, sonst muss er als Gewerkschaft aufhören und muss eine Partei werden, die gegen Kapitalismus kämpft. Als Gewerkschaft muss sie unterschreiben, dass es Geld gegen Arbeit nur unter der Bedingung gibt, dass es für den lohnt, der sich mit dem Geld die Arbeit kauft. Dass das die Conditio sine qua non, also dort drunter geht nichts, von jeder Lohnzahlung ist. Und dass da, wo sie bei den Löhnen eventuell einen aufmachen würde, wo die Unternehmer sagen, lohnt sich nicht, gibt es auch keinen Lohn mehr. Insofern ist was dran, wenn sie sagen, wenn der Lohn zu hoch wird, werden die Leute nicht mehr beschäftigt. Bloß wo das ist, gehört sich immer erst nochmal ausprobiert. Den Übergang, auch das nicht mehr zu tun, gar nicht zu gucken, wo es weh tut, den Übergang hat die Gewerkschaft durchaus gemacht. Eine GDL hat sich etwas anders aufgestellt. Das ist mir doch scheißegal, ob die Bahn sagt, das geht nicht, das sagen die immer. Na, gucken wir mal, was mehr wehtut. Ein bisschen mehr bezahlen oder mal eine Zeit lang den ganzen Laden lahmgelegt. Es ist eine Frage des praktischen Ausprobierens. Das will ein deutscher Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften gar nicht mehr erst auf die Tagesordnung setzen, weil er so überzeugt ist, dieser Verein, dass er von diesem Standort Deutschland lebt, dass Lohn eigentlich gar kein Kampfauftrag mehr ist, sondern eine Vereinbarungsfrage. Und dann kommen solche Lohndinger raus. Aber das ist immer bloß die eine Hälfte. Die erste Hälfte ist wichtig. Eine Gewerkschaft leidet unter dem Widerspruch, egal wie sie gestrickt ist. Da kann sie links, rechts oder sonst was sein. Diesen Widerspruch, die Kostenberechnungen der Unternehmerseite zum Lebensmittel für die Beschäftigten zu machen, der muss immer ein Stück weit in die Hose gehen. Das sind die einen nämlich die absolut Abhängigen und die anderen haben die Freiheit des Einsatzes dieses Mittels Lohns für sich. Nur so weit, warum das ein Stück Notwendigkeit hat. Weiter will ich mich über die Gewerkschaft heute erstmal nicht auslassen. Also an der Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis zur Qualifikation, weil es bei ERA, Pforzheim und so weiter hier vorkommt ist. Ein Riesentamtam wird gemacht. Qualifizierte Leute braucht es, die Unqualifizierten sind in den Arsch geknüppelt. Was ist da dran? Ja, kommt ganz drauf an. Wer unqualifiziert ist und wer nicht, ist erstens gar nicht bloß eine Frage der Kindheit. Das war mein Hinweis mit, es gibt ganze Berufssparten, die sind ausgestorben. Die Menschen gelten als unqualifiziert. Mein Beispiel in Karlsruhe mit den Hochqualifizierten, das sind Ingenieure und sowas gemeint. Wer über 45 ist, vor über 20 Jahren sein Studium abgeschlossen hat, ist der Mann qualifiziert? Nur wenn er auch noch eine Zeit lang arbeitslos war, der hat in seinem Studium das alles gar nicht gelernt, was heutzutage in ist. Der müsste sich ständig weiter qualifizieren, kann er übrigens aber auch bloß, wenn er im Job ist und so weiter. Da wird einfach beschlossen, da wann eines bei einem so lange her ist, dass er studiert hat, unqualifiziert. Aber auch umgekehrt, es ist einer Bäcker, Facharbeiter, Bäcker gelernt, ist dann bei Mercedes oder sonst wo gelandet, die nehmen ja Facharbeiter, nur noch Facharbeiter. Was für einer ist denen, scheißegal. Du siehst mehr Bäcker, Metzger und sonst was bei Mercedes als in ganz Stuttgart. Aber wenn er dann eine Zeit lang bei Mercedes war, dann kann er nicht wieder anders antreten und sagen, er ist Bäcker. Höchstens noch, er ist Facharbeiter und hat bei Mercedes gearbeitet. Umgekehrt, die Logik des Lohns schlägt von unten nach oben überall durch. Wenn, wie sie es in den letzten Jahren gemacht haben, die Betriebe sich die Leute raussuchen können, dann suchen sie natürlich sich die raus, wo sie sagen, naja, der wird ein wenig anstelliger sein. Dem ist leichter, das beizubringen, was er hier zu tun hat. Dann werden Leute mit Gesellenbrief, mit Abitur, mit mittlerer Reife, die arbeiten dann bei Nokia. Handy einsetzen, monotone Tätigkeit. Der Hilfsarbeiterstumpf sind früherer Jahre als qualifizierte Beschäftigung. Das heißt aber bloß, dass das, was unten an Druck aufgemacht ist, nach oben sich fortsetzt. Das heißt da, dass oben drüber die Leute ständig billiger werden. Weil da musst du jetzt als Chemiker schon einen Doktor haben, um nicht so behandelt zu werden wie früher ein Facharbeiter. Also von wegen, da wäre irgendjemand von dieser Senkung des Lohnniveaus ausgenommen. Gut. Aber, mal wieder zurück, nachdem wir jetzt gewerkschaftlich geregelt mit Öffnungsklausel und allem Pipapo hatten, gibt es schon neben diesen dermaßen fein säuberlich, Ära, so ein Buch, musste studieren, um das Ding zu lesen, neben diesen ganzen ausgeklügelten, verrechteten Sachen, da ist die Lohngerechtigkeit, ist da 270 Seiten stark, das nur so kracht, gibt es natürlich auch noch eine richtig brutale, ungeregelte Arbeitsverhältnisse, das nur so rauscht. Jenseits aller tariflichen Bestimmungen, völlig ungesicherte Beschäftigung, die kriegen, was ihre Anwender gerade an Hungerlohn für notwendig hält, vielleicht noch nicht mal das, ziehen durch die Lande, weil sie an ihrem Heimatort sowieso keine Arbeit finden, den Baustellen gibt es die zuhauf, hausen deswegen in extra für sie hingestellten Übergangsbaracken, wo du keinen Hund drin hausen lassen könntest und so weiter. Die allerschönste Tagelöhnerei, total ungesichert, mitten im modernen Sozialstaat. Kann man übrigens nebenbei immer mal wieder sehen, auf einer Großbaustelle findest du das zuhauf. Richtig als, was sind denn das für Zustände, als sowas gehört sich doch nicht, wird es natürlich nicht von hier vorgeführt. Sondern wenn sie aufs Ausland deuten, die mit Hungerlöhnen uns Konkurrenz machen. In China, Wanderarbeiter, ein Verbrechen, dass es nur so rauscht. Und keiner nimmt zur Kenntnis, was hier inzwischen gewandert wird. Wie der Köhler hier schön sagt, da muss man sich entscheiden. Will man zu Hause bleiben und keine Arbeit haben oder man geht auf die Wanderschaft, hat er den Ossis empfohlen. Hat er aber nicht gesagt und der Letzte macht das Licht aus. Also, nochmal, woran liegt das? Gewerkschaft haben wir abgehakt. Auswüchse, um die der Staat sich kümmern muss, bleibt immer noch. Jetzt nehmen wir mal die Abteilung. Ausgerechnet die Instanz ist jetzt aufgerufen und führt sich vor als Abhilfe. In der Mindestlohndebatte führt sich der Staat, die Politik, die Politiker so vor. Ausgerechnet die Instanz, die das ganze Zeug unter dem Titel Agenda 2010 inszeniert hat. Die sagt jetzt, solche Zustände, da muss was geregelt werden. Da bitte ich euch mal ein wenig zu erinnern. So, 7, 8 bis 10 Jahre zurück. Losgegangen ist das Kümmern um Lohn mit einer Debatte mit dem Titel Lohnnebenkosten, wenn ihr euch erinnert. Lohnnebenkosten sind debattiert worden als ein Problem, was den Unternehmen die Arbeit verteuert, und sie damit im globalisierten Wettbewerb ein wenig benachteiligt. Jetzt überlegen wir mal, was sind das, was da Lohnnebenkosten hast? Was ist das eigentlich für den, der vom Lohn leben muss? Ist das für den irgendwas neben? Für einen Unternehmer sowieso nicht. Das ist ein Bestandteil seiner Lohnkosten. Darum hat der Staat das Thema ja auch aufgemacht, um denen die Lohnkosten zu senken. Das, was sie fürs Beschäftigen von Leuten bezahlen müssen. Das ist das eine, was die in die Hand kriegen, und das ist das andere, was an die Kassen abgeführt wird. Das, was an die Kassen abgeführt wird, heißt neben. Für den Unternehmer sind es Kosten fürs Arbeiten lassen. Für den, der arbeitet, soll es neben sein, bloß mit dem anderen Argument, weil es nicht in die Hand kriegt. Auch für den ist es ein Bestandteil seines Lohns als Lebensmittel. Der steht nämlich vor der ungesunden Situation, nicht nur aktuell leben zu müssen von dem, was er als Lohn gezahlt kriegt, sondern dass er immer mal wieder vor der Situation steht, dass das gar nicht geht, weil er nicht arbeiten kann, weil er krank ist zum Beispiel, weil er nicht arbeiten darf, weil er entlassen ist zum Beispiel, weil er zu alt wird, sodass er nicht mehr beschäftigt wird, dann heißt er Rentner. Jetzt steht er vor dem Problem, entweder er kann sich gleich den goldenen Schuss verpassen, wenn er länger krank ist, oder wenn er länger arbeitslos wird und über 65 geht er in die Euthanasie, oder er Lohn muss irgendwie dazu reichen, dass auch in diesen Zeiten ein Überleben möglich ist. Euthanasie heißt übrigens heutzutage, wie heißt das, sozialverträgliches Frühableben. Also, sein Lohn muss irgendwie dazu reichen, auch solche Zeiten überlebensmäßig zu bewältigen. Tut er aber nicht. Dazu ist er von der Kalkulation der Unternehmen her in der Regel viel zu niedrig. Wie das sich mal durchgesetzt hat historisch, was man mal alles beiseite. Jedenfalls hat der Staat, zurückgehend auf den Bismarck-Selig, die Regelung gemacht, dass wenn der Lohn schon nicht reicht, dann macht der Staat ihn zu etwas, was reicht, indem er einen Teil des Lohnes den Arbeitern einfach nicht mehr die Hand gibt, sodass sie den gar nicht ausgeben können, ein Zwangssparen, und macht daraus ein Kassenwesen, was dann für diese Wechselfälle des proletarischen Lebens das Überleben organisiert. Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Der Mündefering hat mal gesagt, naja, früher war das mit der Rentenversicherung einfach. Als der Bismarck die eingeführt hat, sind 1% der Leute 65 geworden, da mussten wir später nicht viel ausbezahlen. Und alle haben eingezahlt. Jetzt sind es ein paar mehr, die was ausgezahlt kriegen sollen, aber immer weniger, die einzahlen, weil immer mehr Arbeitslose produziert werden. Schon steigt der Beitrag in die Rentenversicherung in Größenordnungen, wo der Staat sagt, ach, wird es teuer für unser Kapital. Platt 14% drauf, ja, unerhört. Da werden die Leute immer mehr verschlissen in der Arbeit und müssen von einer Krankenkasse wiederhergestellt werden, die nicht nur die, die arbeiten, betreut, sondern erstens die ganzen Alten, die heutzutage, man könnte fast sagen, wenn man als Politiker spricht, leider, der Oettinger hat mal gesagt, es ist schade, dass wir so lange keinen Krieg mehr hatten, der hat aufgeräumt, hat den Tübingen echt gesagt. Die Leute, die heutzutage ein wenig älter werden, mit ihren Krankheiten im Alter sind und einen Haufen Geld kosten und alles soll nur bezahlt werden aus dem, was der Staat von dem Lohn abknapst. Dieses Kassenthema kennt eigentlich jeder. Wird ein Riesenproblem, weil die Leute, die einzahlen, immer weniger werden, die viel anzahlen sowieso und die, die was draus kriegen sollen, nehmen zu. Schon wieder, Mensch, kostet das einen Haufen Geld, schon wieder 14%. Für unsere armen Unternehmer, die sich so anstrengen, Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Und dann noch 3,5% Arbeitslosenversicherung. Also wurde das Problem angegangen, um denen die Kosten zu senken. Wurde noch gesagt, dass diese Politik ist auch gut für die Arbeitnehmer, weil deren Beiträge sinken ja auch. Das bisschen Beitrag sinken um 0,5% ist aber begleitet worden von Wirkungen, wo die Arbeiter ganz praktisch sehen konnten, dass der Staat hier eine Lohnsenkung inszeniert und nicht bloß eine Senkung von Lohnnebenkosten. Beim Gesundheitswesen kann sich inzwischen jeder ausrechnen, wenn er nicht übermäßig krank ist, was er im Jahr an Praxisgebühr, an Zuzahlungen, an Sachen, die er überhaupt selber bezahlen muss, an Pillen, die gar nicht mehr verschrieben werden, die es bloß noch direkt gegen Zahlung gibt, drauflegen muss, um überhaupt mit seinem Gesundheitswesen zurechtzukommen. Es nimmt einfach einen Teil seines Lohns, den er früher für was anderes eingeplant hatte, weg, um das zu ersetzen, was der Staat an Kosten bei den Kassen eingespart hat, um die Lohnnebenkosten zu senken. Und das nimmt ständig zu. Bis hin zu ganz neuen Debatten, was überhaupt noch aus dem Gesundheitswesen bezahlt werden soll. Es ist ja noch lange nicht zu Ende. Jetzt haben sie lauter so Ideen mit, wer Risikosportart macht, wer raucht, wer zu fett ist, wer zu viel Sex hat, weiß der Geier, alles Argumente, dass er alles selber zahlen muss. Arbeitslosenversicherung, mache ich zum Schluss, die ist der größte Hammer. Rentenversicherung. Wie senkt man dort die Beiträge, wo die Beschäftigten, die einzahlen, immer weniger werden und die Rentner zunehmen? Das haben uns die Politiker übrigens erklärt, als dass das alles ein Problem unserer Alterspyramide ist. Wir werden einfach zu alt. Warum gibt es das Wort? Ist tatsächlich, war mal Unfall des Jahres, sozialverträgliches Frühableben. Gut für die Rentenkasse. Hat leider abgenommen. Aber mit dem Krankenversicherungswesen ist die Chance, dass es zunimmt, wieder ziemlich groß. Und nicht nur bei Rauchern. Also, man zahlt einfach den Rentnern weniger Rente. Indem man alle möglichen Sachen unternimmt, wie zum Beispiel Renteneintrittsalter erhöhen, die Versicherungsjahre erhöhen. Der letzte Schlag war Rente mit 67. Jeder weiß, es wird in Zukunft so gut wie niemand geben, außer im Vorstand natürlich von Unternehmen und in der Politik, der bis 67 arbeitet. Das wird eine solche Ausnahme bleiben. Das Ganze heißt nur, dass die Leute einen ganzen Haufen Versicherungsjahre weniger haben und damit eine geringere Rente. Eine Rentenkürzung, dass es nur so kracht. Dann geht man hin, lässt die Rentner noch Krankenkassebeiträge zahlen. Wenn sie ein bisschen mehr Rente haben, auch noch Steuer und so weiter. Und in Zukunft soll überhaupt die Rente versteuert werden, ab 2020. Das führt dazu, dass das, wo der Arbeiter früher sagen konnte, da haben sie mir zwar einen Teil Lohn abgezwackt, aber dann bin ich später wenigstens ein Rentner, der davon zwar noch ein wenig schlechter als zu Zeiten, wo man gearbeitet hat, aber halbwegs überleben konnte, dass die Zeiten auch vorbei sind. Wie dort drüber gesprochen wird, das Späßel kann ich mir nicht verkneifen, ist letzte Woche mit einer Monitor-Sendung aufgerührt worden. Magazin Monitor hat einen Fall vorgeführt, wo eine Durchschnittsverdienerin, die, weil aber zwischendurch Kinder und so weiter, nicht so furchtbar viele Versicherungsjahre zusammenkriegen wird, die berühmte Riester-Rente abgeschlossen hat. Weil das haben uns ja die Politiker schon mitgeteilt. Die normale Rente wird so niedrig werden, dass, wie heißt es schön, eine Versorgungslücke entsteht. Da wollen sie am Weiß machen, dass man nicht mehr so viel hat wie vorher und das wäre die Lücke. Die Wahrheit ist was ganz anderes. Die Versorgungslücke heißt, dass man so wenig Rente kriegt, dass man gar nicht mehr davon leben kann. Dafür haben sie das schöne Ding der Riester-Rente erfunden. Das belastet den Unternehmer überhaupt nicht. Das muss der Arbeitnehmer nämlich ganz alleine bezahlen. Wird voll aus dem ausbezahlten Lohn bezahlt. Nicht Zwangssparen, aber ein Sparen mit staatlicher Unterstützung für das Alter, wo man nicht mehr arbeiten kann. Und jetzt stellt Monitor fest, dass so ein Durchschnittsverdiener, wenn er 35 Jahre, haben sogar ausgerechnet, einzahlt in die Rentenkasse, hat er wahrscheinlich, haben sie extra ausrechnen lassen bei der Bundesanstalt, also Beispielsrechnungen der Rentenanstalt, haben sie da zum Material gemacht, kriegt der Rentner dann später so wenig, dass er weniger kriegt als Existenzminimum, was bei Alten Grundsicherung heißt. Das ist das, was früher Sozialhilfe war. Das liegt in der Größenordnung von 675 Euro. Dann hat die Rentenanstalt ausgerichtet, es wird Millionen geben. Wahrscheinlich etwa die Hälfte aller Rentenbezieher, die unter diesem Betrag liegen, der Grundsicherung, wo also das Sozialamt hingehen muss und die Mika-Rente noch auf die Grundsicherung aufstocken muss, damit sie wenigstens Sozialhilfeempfänger sind, Leute, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben. So, gar kein Skandal. Aber jetzt hat Monitor ausgegraben, dass nach dem Grundsicherungsgesetz alle anderen Einkünfte auf die Grundsicherung erstmal anzurechnen sind. Subsidiaritätsprinzip heißt das, kennt man von allem, ALG IV und so weiter, alles, was du ansonsten hast, musst du erstmal ausgeben, für deinen Lebensunterhalt verwenden, bevor du vom Sozialamt irgendwas draufkriegst. Und so ist das auch bei den Rentnern. Und das haben sie an diesem Beispiel, Mädel, was sie da vorgeführt haben, vorgeführt. Die riecht halt ordentlich, knapst sich von ihrem Mickergeld, was sie hat, auch noch 18 Euro pro Monat für Riestern ab, kriegt dann, wenn sie die Beispielsrechnung durch ist, ca. 500 Euro Rente im Monat, 175 Euro Riester macht 675 Euro, also Grundsicherung. Fertig. Hätte sie nichts gemacht mit Riestern, hätte sie 500 Euro plus 175 Grundsicherung macht 675 Euro. Gespart oder nicht gespart, kein Unterschied. Sagt Monitor, das würde ja heißen, dass Leute, die dem Auftrag der Politik nachkommen und für ihre Altersvorsorge was tun, gar nicht für sich sparen, sondern für die Sozialkassen, dass die nicht so viel ausgeben müssen. Da kam sofort am nächsten Morgen, im Frühstücksmagazin, kam ein Riesenhallo aus der Politik. Das wäre ja wohl das allerletzte, was Monitor hier aufmacht. Führen Sie sowas vor und sagen dann auch noch, da müsste doch die Politik irgendwas ändern. Da hat sich das Arbeitsministerium als zuständig gemeldet und der Riester persönlich ein Interview noch dazu abgegeben. Und haben gemeint, das, was Monitor da aufmacht, ist ein Riesenskandal. Gibt die beruhigende Auskunft ab, Riestern wäre für, gerade für Geringverdiener, unerhört lukrativ, weil gerade bei denen sind ja die staatlichen Zuschüsse am höchsten. Also sollte das auf jeden Fall jeder machen, weil er fast 90% von dem, was er einzahlt, vom Staatsumhalt draufgelegt kriegt. Also ein ganz tolles Sparen. Ja, und was ist jetzt mit der Dollar da? Ja, das will ich ja gar nicht abstreiten, sagt der Riester. Ja, aber wo sind wir denn? Das ist doch wohl klar, dass bei uns das Subsidiaritätsprinzip gilt. Natürlich müssen, bevor Sie die Hilfe der Allgemeinheit in Anspruch nehmen, erstmal alle eigenen Mittel ausschöpfen. Das sagt der Monitorredakteur, ja, nur das haben wir doch behauptet. Da sagt er, mit Ihrer skandalösen Darstellung haben Sie uns um 20 Jahre zurückgeworfen. Womit? Ja, mit dem, die Leute alles vom Sparen zu überzeugen, dass, obwohl sie nichts davon haben, hier ihr Geld abliefern. Wie hat er da wirklich gesagt? Mit ihrer Sendung wird die Bevölkerung gnadenlos verunsichert. Und dann sagt der Monitor, Mensch, aber kann man doch mal aufklären. Und dann sagt er, eine solche Darstellung der privaten Altersvorsorge ist unseriös, inakzeptabel und zynisch. Also der sagt nicht, ja, da habt ihr uns schon erwischt, da sind wir sehr zynisch in Bezug auf die alten Leute und wie wir auch noch das Sparen für uns benutzen. Sondern der sagt, denen das zu sagen, die nicht in ihrer Dummheit zu belassen, ist ein brutaler Zynismus gegenüber wem? Der Politik natürlich. Wir lassen die wirklich bloß für uns sparen, aber das sollen sie gefälligst. Naja, und dann hat der intellektuelle öffentliche Beobachter in Gestalt der Journalisten hat sich der Sache auch wahrgenommen und rückt sie in die richtige Skandalecke. Was ist jetzt der Skandal? Nicht, dass die Rentner so bettelarm sind, dass die Hälfte der Leute gar nicht mehr von ihrer Rente leben kann, sondern dass Altersarmut ein richtiges Programm dieser Republik ist. Nicht der Skandal. Der Skandal ist jetzt, das haben wir dem Volk jetzt oft genug erzählt, im Alter seid ihr arm, also tut was dafür, private Vorsorge. Die Leute, die das tun, sind brav. Die Leute, die das nicht tun, denken bloß an sich. Es hat in dem Morgenmagazin hat es ein Wirtschaftswissenschaftler, der merkt ja, wie die Leute, wenn sie mal richtig skandalmäßig gefordert sind, aus sich rausgehen. Er hat gesagt, das müsste man schon überlegen, ob da nicht Handlungsbedarf besteht, weil doch sonst einer, der sich angestrengt hat, auch ein wenig selbst für seine Altersvorsorge was zu tun, gerade so gestellt ist, wie einer, der sein Geld versoffen hat. Versoffen, sagt er. Und genauso ist es später in der Öffentlichkeit dargestellt worden. Der Skandal liegt daran, dass die Belohnung der Anständigkeit, die darin liegt, gar nicht für sich, sondern für den Staat zu spielen, hier fehlt. Dass also insofern eine Belohnung des Anstands vielleicht überlegenswert wäre, dass einer, der nie geriestet hat, ein wenig weniger Grundsicherung kriegt, als einer, der es hat. Also wer nicht in seiner Armut sich noch als Anstand und dämlich erweist, der kriegt gleich noch eine drauf. Ich erzähle diesen ganzen Joke, das ist eine Abteilung der Lohnfrage heute. Weil Lohn ist inzwischen auf dem Niveau, dass Altersarmut programmiert ist. Und zwar, wie die selber sagen, bei ungefähr 50% des Volkes. Und da heißt Altersarmut übrigens nicht wirklich arm, sondern an ihrer Grenze. Unterhalb der Grundsicherung, unterhalb 675 Euro, was das in ein paar Jahren heißt, ich weiß nicht, wie da ein Alter davon leben soll. Da muss ich wirklich überlegen, ob er Schabbi frisst oder nicht lieber heizt. Was es in Berlin ab und zu schon gibt. Also wer da keine Kinder hat, wie in früheren Jahren, die ab und zu mal einen Ofen anmachen, der ist dem sozialverträglichen Frühableben da nicht fern. Also, nichts von wegen, was ist das für eine Gesellschaft, in der Leute lebenslang arbeiten, in einem solchen Elend noch erhausen und sich noch Anstandsfragen von den Politikern dann gefallen lassen müssen. Sondern, nur Anstand gehört sich doch ein wenig belohnt. So, letzte Abteilung. Lohnsenkung von Staatswegen inszeniert, angekurbelt und durchgesetzt, Arbeitslosengeld. Das war das Wirksamste. Auch unter dem Titel Beitragssenkung erstmal inszeniert. Erstens, um die Beiträge dort zu senken. Einfach hingegangen und es gibt es nur noch 6 bis maximal 12 Monate für Ältere. Es gibt das klassische Arbeitslosengeld nicht mehr. Senkt die Beiträge natürlich, weil die Ausgaben der Bundesanstalt pro Arbeitslosen natürlich ganz gewaltig sinken. Aber es ist ja nicht nur das. Es ist was abgeschafft worden, was es in Zeiten als, naja, Vollbeschäftigung dieses halbwegs gab. Nämlich, Arbeitslosengeld ist eine Tour, nicht nur was abzufedern, wenn einer rausfliegt, sondern quasi eine Überbrückung zu konstruieren. Von raus aus dem einen Job rein in einen späteren, auch wenn mal ein Jahr dazwischen liegt. Da soll der Mensch in der Lage sein, sich so instand zu halten, dass er sich bei einem möglichen neuen Job ungefähr so produzieren meine ich mit vorstellen kann, frisch gebügelt und gekämmt, wie er aus dem Alten rausgegangen ist. Ich bin noch gerade so fit und brauchbar, wie ich in meinem alten Job als das und das, Facharbeiter oder was war, und ich bin auch noch genau das Gleiche. Ich bin nicht irgendwie verlottert, abgerutscht oder sonst was, hallo, frisch und munter nach einem Jahr, brauchbar hier, hallo. Das wird abgeschafft. Der Mensch kriegt ein halbes Jahr Zeit und dann heißt ab ins Elend. Und das heißt nicht nur ab ins Elend in Sachen Geld, sondern das heißt auch, ab dann hast du jede Sorte Job anzunehmen, der auf dem Markt für dich gefunden wird. Zu jeder Bedingung, zu jedem Lohn. Das sorgt erst so richtig dafür, dass eine Masse Arbeitsloser so richtig knallhart durchschlagen auf das, was das Lohnniveau in diesem Land mal war. Das sieht man dann im Fernsehen, wenn die Nokia-Mitarbeiter dann heute Nachmittag demonstrieren gegangen sind auf die Straße. Stehen sie greinend vor der Kamera und sagen, ich stehe vor nichts, meine Existenz ist hin. Das ist nicht bloß die Auskunft, ich bin arbeitslos, sondern das ist eine Auskunft über das Bewusstsein, was das heutzutage heißt. Und das sorgt so richtig dafür, dass der Slogan Soziales, was Arbeit schafft, wo der Depp in der Stuttgarter behauptet, hätte seinen Glanz verloren, durchschlägt auf jeden, der damit befasst ist. Die Drohung, den Arbeitsplatz zu verlieren, schlägt so richtig durch und nötigt den Menschen, so ziemlich alles mitzumachen, was von ihm verlangt wird. Diesen Punkt, Lohnsenkung, Lohndrückerei, bis auf das Niveau, wo wir heute sind, hat also der Staat inszeniert und mit durchgesetzt. Die Unternehmer braucht er doch nicht groß anleiten, dass bei denen der Standpunkt existiert, immer nur das bezahlen, was unbedingt notwendig ist. Das kann man alle mal voraussetzen. Anders gibt es diese Klasse der Unternehmer ja gar nicht. Aber dass das so umstandslos geht und sich durchsetzen lässt, das wurde von Staats wegen inszeniert. Und das soll jetzt das Helferlein sein? Wie das? Ja, über einen Punkt. Es ist inzwischen dermaßen erfolgreich durchgesetzt, dieses Programm, dass es Wirkungen zeitigt, die dem Staat die Frage aufmachen, müssen wir jetzt etwas tun. Und jetzt macht euch nichts vor, die Wirkungen heißen nicht, Mensch, sind die Leute arm dran. Das sind Wirkungen auf seine Kassen, auf seine Steuersäcke, die er so nicht so gern hat und die dazu führen, dass Politiker sagen, muss das sein. Und der Berufung auf das Elendsniveau, was sie selber mit inszeniert haben, fällt Ihnen das Thema Mindestlohn ein. Dass das jetzt der Fall ist, ist kein Wunder. Die waren dermaßen erfolgreich mit ihrem Programm, dass Deutschland inzwischen nicht nur ein sogenanntes Hochproduktivland ist, sondern gleichzeitig ein echtes Niedriglohnland. Beides gleichzeitig. Der neuesten EU-Statistik ist das Lohnniveau in Deutschland im untersten Drittel der EU angelangt. Durchschnittslohnniveau ist fast auf dem Niveau von Portugal. Und drunter liegen nur noch die allerjüngsten Mitglieder. Also Rumänien, Bulgarien und solche Figuren. Polen und Tschechien sind kaum mehr drunter. Also ein echtes Niedriglohnland und gleichzeitig Hochproduktivland. Das hat der Staat inszeniert. Und das hat er so erfolgreich inszeniert, dass er dies als Mittel seiner Standortkonkurrenz so einsetzen kann, dass woanders, an anderen Standorten, die Kapitale es fürchten kriegen. Das ist das Konkurrenzmittel der Nation, mit der sie ihren weiteren Erfolg und den wiedermaligen Exportweltmeister und die riesige Kapitalakkumulation, die angeleiert wird, mit hinkriegt. Die Armut ist das erfolgreiche eingesetzte Mittel des Erfolgs und der Akkumulation in dieser Nation. Staatlich inszeniert, durchgesetzt, abgesegnet. Wenn kontrolliert und so weiter schon auch. Kontrolliert jetzt in dem Sinn, na, wenn da massenweise Leute aus der Reihe tanzen, gehört halt ein wenig draufgeprügelt. Der Übergang von Koch. Also, das ist gelungen. Das haben sie gemacht. Und jetzt entdecken sie Wirkungen, wo sie sagen, muss das sein. Alles so erfolgreich, ein Aufschwung, Gewinne explodieren, das nur so kracht. Und die zunehmende Beschäftigung führt gar nicht dazu, dass in unsere Kassen erheblich mehr Geld reinspült wird, jetzt vor allem in die Sozialkassen, und führt gar nicht in dem Ausmaß zu steigenden Steueraufkommen aus Löhnen und Einkommen, wie wir es gern hätten. Weil es ja tatsächlich so ist, wir haben es so weit gebracht, dass zum Beispiel allein in Stuttgart, haben sie vor 3 Wochen dort vermeldet, ganz niedrige Arbeitslosenzahlen, aber inzwischen 8.000 sogenannte Aufstocker. Aufstocker sind Leute, die einen vollen Job haben, 40 Stunden in der Woche arbeiten und so wenig Lohn kriegen, dass die Arbeitsagentur, die in Stuttgart dafür zuständig ist, also dieses komische Konstrukt aus Sozialhilfe und Arbeitslosengeld, das von der Arbeitsagentur betriebene Jobcenter da, ihren Lohn aufstocken muss auf die Höhe von Hartz IV. Allein in Stuttgart 8.000. Und da fangen, wenn da alles so wunderbar geklappt hat, Politiker sich echt an zu fragen, ob das wirklich sein muss. Ob es notwendig ist, den Lohn so weit unten zu halten, dass, und dann haben sie den richtigen Ausdruck für das gefunden, was Aufstocker ist. Nämlich, dass der Staat hierzulande sozusagen Lohnsubventionen bezahlt. Er zahlt anstatt der Unternehmen einen Teil des Lohns. Und ob das in dieser aufschwungmäßig so toll dastehenden Republik wirklich notwendig wäre, dass die Gewinne zu Lasten des Staates gehen. Und da ist die Antwort, weiß man nicht so genau. SPD hat sich jetzt dazu entschieden, das gehört sich nicht. Der Lohn soll auf ein Niveau, dass der Staat vom Überleben der Leute nicht mehr belämmert wird, wenigstens dann, wenn sie Vollzeit arbeiten. Das ist das Ausrechnen vom Beck von den 57. Muss genauso hoch sein wie dem normalen Job, dass vom Sozialamt nichts mehr drauf gibt. Da sind ihm übrigens alle Touren, wie das zustande kommt, das ist scheißegal. Da ist ihm diese Schwarzwaldmädelrechnung gerade so recht wie alles andere. Es wird da richtig gesagt, wie die Unternehmer das dann schaffen, dass sich das für sie lohnt. Da sollen sie doch mal ihren Erfindungsreichtum spielen lassen. Das ist genau das, was der Stuttgarter in dem vorher vorgelesenen Kommentar sagt. Da wird der Stubenmädel im Hotel muss dann halt 50 Stunden in der Woche arbeiten, dann hat es in der Stunde Ablos 6 Euro gekostet und das Sozialamt ist außen vor, weil sie zum Monatsende genau 1300 Euro rauskriegt. Und dann ist der Staat bestens bedient, dann ist er mit diesem Lohnverhältnis zufrieden, weil es ihm nichts mehr kostet. Und das ist der ganze Inhalt heutzutage zur Debatte um den Mindestlohn. Außer der einen Frage, wie hoch muss er sein, überhaupt oder branchenspezifisch? Wie hoch muss man sein, ist geklärt. Die einen sagen, der Staat soll möglichst nichts mehr dazu zahlen. Da ist er bei 57. Die anderen sagen, da gibt es aber viele Bereiche, da ist der Lohn so hoch, dass sich Unternehmer fragen, ob er sich noch lohnt. Woran sieht man das? Na, da werden die Unternehmer nicht gefragt, ob sich 57 auch noch lohnt für sie. Die sagen immer schon, 3 ist uns zu viel. Aber da, lustig, da deuten sie auf die Gewerkschaftstarife. Da sagen sie, bitteschön, die Gewerkschaft schon selber hat auch gesagt, in der Landwirtschaft gibt es bloß 5,80. Oder beim Gebäudereinigen bloß 6 und irgendwas und Abschläge noch unten. Dann kann es doch gar nicht sein, dass es dieselben Arbeitsplätze auch für einen Lohn von 57 gibt. Also muss man gefälligst branchenspezifisch sein. Weil 57 kann dann nicht lohnend sein. Und eine zweite Abteilung, die darf man überhaupt nicht weglassen. Es gibt ja Mindestlöhne. Entsendegesetz, Post. Mit ihrem erfolgreichen Herstellen eines Niedriglohnlands Deutschland haben sie gesagt, das ist das Mittel ihrer Konkurrenz. Aber ihrer gegen andere. Wenn andere herkommen und sagen, das können wir auch. Wir sind ja noch niedriger. Wir bezahlen unseren Elendsgestalten so wenig, dass wir dadurch euch Konkurrenz machen können. So sagt der deutsche Staat, so haben wir nicht gewettet, das war umgekehrt gedacht. Also haben sie in den Branchen, wo von auswärts hiesigen Unternehmen Konkurrenz gemacht wird, großzügige Entsendegeldregelungen gemacht, damit einen Mindestlohn in den Bereichen eingeführt. Es betrifft im Moment Gebäudereiniger und das Bauhandwerk. Ungefähr in der Größenordnung der Post beim Bauhandwerk und bei 6,20 bei den Gebäudereinigern. Da sagt der Staat einfach, wer in diesem Land gegen unsere Unternehmer konkurrieren will, der muss das hier als notwendig erachtete Elendsniveau schon teilen. Eine Konkurrenz mit drunter gehen, lassen wir nicht zu. Also, die Lohnhöhe und der Mindestlohn hier sofort als Thema. Wie benutzen es Unternehmen für ihre Konkurrenz gegen ihresgleichen? Schon wieder nicht, was haben die Leute von? Und bei der Post noch eine neue Tour. Bei der Post gibt es zwei Sachen. Erstens, das ist doch unser alter Monopolist, ein riesen Logistikunternehmen inzwischen, was als Global Player auf der ganzen Welt Logistikunternehmen das Fürchten lehren soll. Dafür ist es gut und wichtig, eine sichere Gewinnbasis am Heimatstandort zu haben. Das eine Interesse. Das andere Interesse, geht es auch im Staat, dieser Zustelldienstsektor dort, dieses ganze Zeug, ist doch eine lohnende Sphäre für Kapitalanlage überhaupt. Da müssen wir doch zulassen, dass er andere als bloß die Post das zu einem Bombengeschäftsfeld für sich aufbauen, wenn sie bloß genug Kapital haben. Dieser Streit soll die Konkurrenz sich gegen die Post in Stellung bringen können, versus die Post soll hier einen sicheren Gewinnhafen für ihre Global Player-Eigenschaften haben. Ist in der Debatte, soll es hier einen Mindestlohn geben, also eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Tarifvertrags der Post, ja oder nein? Und die Politik sagt ja, und da haben die Befürworter der Konkurrenz gesagt, das ist bemerkenswert. Damit ist anderen Unternehmen abgeschnitten, erfolgreich gegen die Post zu konkurrieren. Das ist eine lustige Mitteilung. Da wird gesagt, das Mittel der Unternehmen, gegen ein anderes anzutreten, ist nicht, wie sie früher immer gesagt haben, intelligente Ideen und was der Geier was. Besser sein, besser organisieren und so fort. Das Mittel ist, einfach die Leute billiger bezahlen als die Konkurrenz. Im Zustelldienst gegen die Post sich aufstellen und einen Marktanteil gewinnen, tut man darüber, dass man die Leute noch schlechter bezahlt, als die Post es mit ihren Leuten tut. Und was die schon mit ihren Leuten alles macht, das kann man dann manchmal verfolgen, wenn sie mal wieder einen Bericht drüber bringen, über die Lieferwagenraser auf der Autobahn. Das sind die von der Post und DHL unter Druck gesetzt werden, 16 Stunden am Tag wie die geisteskranken Pakete durch die Nacht zu fahren und dann mit dem Hungerlohn am Monatsende dazustehen. Also, wird richtig offen ausgedrückt, Lohnsenkung ist ein Mittel der Konkurrenz. Und das wollen wir, das ist bei uns beabsichtigt. Es sei denn, es ist ein Unternehmer, mit dem wir noch Größeres vorhaben, wo der Mindestlohn gar nicht das Mittel ist nach außen. Sondern nur dort der Niedriglohn das Mittel, wo sie ihn außen richtig in Anschlag bringen kann. Weshalb die Deutsche Post mit ihren Töchtern in Niederlanden oder sonst wo Löhne bezahlt, da sind das, was Pin seinen Leuten gezahlt hat, glatt Hochlöhne. Die lassen in Holland dann Leute für 3,50 schaffen. Aber da hat die Politik mal gesagt, nein, dieses Konkurrenzmittel gegen die Post im Inland, solange die noch nicht ein riesiger Global Player ist, sondern immer noch am Werden, soll jetzt erstmal nicht sein. Schon gibt es einen Mindestlohn. Natürlich in der Höhe, dass das Postgeschäft floriert. Weil Unternehmen aus Polen, der Tschechoslowakei, deutschen Baubetrieben das Leben schwer gemacht haben, indem sie die Leute dermaßen billig bezahlt haben, dass sie die Aufträge gekriegt haben. Es gibt sie heute immer noch. Wie es im Bau zugeht, wird ja gesagt, da ist ein Subunternehmer, da guckt man sowieso nicht so genau hin, dem seine Leute arbeiten 60 Stunden in der Woche, nominell plus 35 und lauter so ein Zeug. Aber hier ein wenig Luft verschaffen, deutschen Bauunternehmen, dass sie nicht gerade gegen 2,50 antreten müssen, wofür du sogar auf dem Bau hierzulande kaum mehr einen kriegst, das geht nämlich gar nicht mehr. Oder er muss voll von Hartz IV bezahlt werden. Also, sagt man Entsendegesetz, jeder Betrieb, der in Deutschland Bauleistungen anbieten will, soll unter diese Lohnbedingung, diese Konkurrenzbedingung gesetzt sein, diesen Lohn bezahlen zu müssen. Dieses Konkurrenzmittel Niedriglohn soll den anderen an der Stelle gerade genommen sein. Wie gesagt, man selber hat es in Anschlag gebracht. Und zwar erfolgreich. Firmen wie Bosch haben vor 2 Jahren in Frankreich Belegschaften unter Druck gesetzt. Wenn ihr nicht bereit seid, den Gesetzesverstoß von uns gegen das französische Arbeitszeitgesetz zu tolerieren, wir wollen hier 43 Stunden in der Woche die Leute arbeiten lassen, ist in Frankreich ein Verstoß gegen das Arbeitsgesetz. Wenn ihr das nicht toleriert und von der Gewerkschaft aus beim Staat durchsetzt, dass keine Sanktionen erfolgen, gehen wir wohin? Ja, die haben nichts gesagt, Rumänien. Deutschland. Billiglohnland Deutschland. So, schon ziemlich spät, ich will nur einen wichtigen Punkt machen. Und den kann man sich ersehen, wenn man den Einwand der Mindestlohngegner mal auf den Prüfstand stellt. Da ist nämlich alles über den Lohn ausgesagt. Der Einwand der Mindestlohngegner lautet, ein Unternehmen kann einem Arbeitnehmer höchstens so viel bezahlen, wie es der Produktivität der Arbeit entspricht. Sehr interessanter Satz. Wovon redet er? Produktivität der Arbeit. Was soll das eigentlich sein? Redet er von der Produktivität, mit der heute in kürzester Zeit massenweise Gebrauchsgüter hergestellt werden, mit geringstem Arbeitsaufwand, mit geringster Belegschaft und so weiter? Also, bei Daimler, Arbeitszeit an einem C-Klasse Mercedes ungefähr 2,5 Stunden. Also von einer Arbeitsproduktivität, die in dem, wie es ja als Pendant zum Niedriglohn in Deutschland ja immer noch heißt, Hochproduktivland, wahnsinnig hoch ist, redet er davon. Nie im Leben. Wäre ja auch komisch, weil wir hatten ja gesagt, der Lohn hat doch sowieso nichts mit dem zu tun, was der Mensch an Reichtum schafft. Das nimmt er ernst. Es ist also eine andere Art Produktivität von denen, die diese Einwender oder diese Wirtschaftswissenschaftler, meistens sind es ja die, da reden. Wenn die sagen Produktivität, dann sagen sie, was der Mann der Firma an Geld bringt. Das ist was ganz anderes als die Art Arbeitsproduktivität, die sich in einem Riesenreichtum an Produkten pro Arbeitszeit niederschlagen. Also, es ist die Auskunft, wenn heutzutage einer arbeiten geht, ist der Witz gar nicht, dass er mit einer hohen Produktivität massenweise Gebrauchswerte herstellt, die dann der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Sondern, egal wer wo wie arbeiten geht, die Leute produzieren überall eigentlich das Gleiche, Geld. Und wenn sie Geld produzieren, dann können sie natürlich nicht mehr kriegen, als sie produzieren. Natürlich können sie nie das kriegen, was sie an Geld produzieren. Das ist ja die Obergrenze. Sondern Geld produzieren ist der Zweck, für den sie beschäftigt werden, und der Lohn das Mittel, Kost. Also müssen sie mehr Geld produzieren, als sie selber kosten. Das ist das, wofür sie arbeiten. Und jetzt sagt er, da müssen die Leute entsprechend billig sein, mehr kann einer nicht bezahlen. Jetzt überlegt mal, was das für eine Sortgesellschaft ist. Da ist Produktivität, eine wirkliche Arbeitsproduktivität, ist etwas, wovon weder der, der die Arbeit verrichtet, was hat, noch etwas, wovon der Reichtum der Gesellschaft was hat, sage ich jetzt mal. Es ist nämlich gar nicht das Maß des Reichtums, sondern das Maß des Reichtums ist das Geld. Nur dafür wird gearbeitet und nur dafür wird arbeiten gelassen. Dann ist Produktivität aber eine lustige Sache in der Gesellschaft. Erstens ist er ungefähr so das gleiche wie niedriger Lohn. Zweitens ist er etwas, was die Gesellschaft gar nicht reicher macht. Die zwei Sachen will ich nochmal erläutern. Unternehmer konkurrieren miteinander um die Marktanteile und dann sind die Kosten, die sie für ihre Produktion aufwenden, das Mittel. Dann ist höhere Produktivität, das Mittelwaren billiger zu machen. Wie macht man das? Indem man mit weniger bezahlter Arbeit das Zeug produzieren lässt. Dort wird ein Haufen Kapital aufwendet, Maschinerie und so weiter, rationalisiert. Erspart dicke Lohnkosten, man kann auf dem Markt antreten und andere schlagen. Dasselbe Effekt erzielt man, indem man den Leuten einfach weniger bezahlt. Das erspart nämlich auch Lohnkosten. Da kann man glatt mit einer alten Maschinerie, sogar mit ein paar mehr Arbeitern und ein paar mehr Lohnbeziehern, billiger arbeiten als mit einer hohen Produktivität, weil jeder Einzelne sehr viel weniger kostet. Deswegen geht Nokia jetzt gerade nach Rumänien. Da ist unproduktive, aber billige Arbeit genauso gut wie hochproduktive, aber etwas teurere Arbeit. Nach welcher Seite es ausschlägt, ist dabei vollkommen offen. Diese Produktivität, aber durchgesetzt, einer tritt gegen den anderen an, führt dazu, dass keiner mehr Geld verdient, wenn die Konkurrenz Durchschnitt mal durchgesetzt ist. Jeder produziert auf demselben technologischen Produktivitätsniveau. Schon ist das, was er an Wert, an das, worauf es in der Produktion ankommt, an Geld überhaupt nicht mehr produziert haben. Sondern ein einziger Kampf um, wer kann seinen Scheiß überhaupt verkaufen und realisiert es in Geld geht los. Dann ist die ganze schöne gesellschaftliche Produktivität, wo man Reichtum an Gebrauchswerten zum Mass hätte, ist für nichts gut. Noch nicht mal für Geldvermehrung und schon gar nicht für die Leute, die arbeiten. Es hat das schöne Resultat, dass eine Gesellschaft nicht nur immer mehr Gebrauchswerte, die verfügbar wären, produziert. Noch mehr Potenzial ist produzieren könnte und gleichzeitig allein dafür, damit das in Geld gemessen funktioniert und einen Geldüberschuss weiterhin erbringt, die Leute, die das produzieren, immer mehr davon trennt, immer ärmer macht, ihnen immer weniger abgibt, weil das, was sie kriegen, ein einziger Abzug von ihrer Produktivität ist. Das sagt der Mann, der Wirtschaftswissenschaftler. Denen Lohn bezahlen, ist ein Abzug von der Produktivität. Das ist ein Hammer. Und das sollte man ernst nehmen, der Mensch lügt doch nicht, so ist der Kapitalismus gestrickt. Je mehr es darum geht, Reichtum zu produzieren, desto mehr kommt es darauf an, die Leute zu verarmen. Da ist Verarmen das Mittel. Und das nicht nur zwischendurch mal und ausnahmsweise, sondern als Regel dieser Produktionsweise. Auf der ganzen Welt und globalisiert, jeder gegen jeden, Pforzheim gegen Stuttgart, Deutschland gegen China, USA gegen Russland. Da ist es notwendig, dass die gegeneinander überall eine Verarmung durchsetzen, dass es nur so kracht. Also ein Elend auf der Welt existieren, das hierzulande in einer Mindestlohndebatte existiert, woanders gleich in Verhungern fragen. In Wanderarbeitern in China und dem höchsten Elend, was man sich überhaupt vorstellt, bis zu dem, was du dann in Afrika an Millionen Hungertoten beklagst. Das ist der Witz, was der wachsende Reichtum im Kapitalismus in Seiten derer, die von ihrer Arbeit leben müssen, notwendigerweise hinbringt. Ich habe es jetzt etwas schnell gemacht, die Zeit ist fortgeschritten. Zurück zu meiner Einleitung. In der Uni, wo nicht nur VWLer sagen, das ist das einzig vernünftige Wirtschaftssystem. Wenn man sich's mal anguckt, mal einfach von der Seite, wie es aussieht, von den Leuten aus, die für Geld arbeiten müssen, kann man sagen, das ist nicht nur zynisch und hundsgemein. Natürlich nicht zu denen, die Unternehmer sind, zu denen, die arbeiten. Es ist auch von seiner Logik, von seinem Verhältnis zum Reichtum zynisch und saudämlich. Es ist ja intellektuell eigentlich eine Herausforderung, so einen Unsinn abzuschaffen. Geschweige denn von Seiten eines, der arbeiten muss, der kann sich ein solches System nicht leisten. Darum sagen wir nicht Mindestlohn, sondern kippt das Lohnsystem. Damit bin ich jetzt erstmal fertig. Was mich interessiert würde, schlagen Sie ein allgemeines Grundeinkommen vor, das für jeden ausgezahlt wird. Da haben wir doch schon wieder Produktion für Geld, ändert doch gar nichts. Ich kenne das, Götz Werner und so weiter. Mhm. Ja, Mann, das ist sowas ähnliches wie ein Mindestlohn. Da gehen Sie hin, Götz Werner und der HWI-Wissenschaftler, oder wie heißt der? Straucher. Und sagen, na, gebt doch jedem ein Mindesteinkommen, dann sind wir alle Soziallasten los. Grundsicherung fällt dort runter und so weiter. Das ist der Standpunkt. Dann ist die ganze Gesellschaft auf einem Armutsniveau. Und von diesem Armutsniveau aus kann dann jeder sich anstrengen, ein bisschen was dazu zu verdienen. Das ist auch ein brutaler Zynismus und der Strauper, der drückt das brutal aus. Ich empfehle, und im letzten Versus haben wir einen Artikel dazu geschrieben. Der Mann geht glatt hin und sagt auf Bedenken, wieder von der Stuttgarter Zeitung, ja, aber wenn Leute ein Grundeinkommen haben, dann wollen sie eventuell gar nicht mehr arbeiten, weil ihnen das so anstrengend ist. Und da sagt der Strauper glatt und da merkst du, welcher Zynismus in dem Lohnsystem steckt. Es ist klar, dass die Sicherheit nicht zu verhungern zu müssen, die Produktivität ein wenig bremst. Klarer kannst du es nicht ausdrücken, da drückt der Mann wieder aus, was das Lohnverhältnis ist. Die Not, nicht verhungern zu müssen, treibt die Leute an, alles sich gefallen zu lassen, was die andere Seite von ihr will. Und dann sagen sie selber, ihr Grundlohn wird doch gar nichts dran ändern. Der Götz Werner geht hin und redet sowas von 1100 Euro im Monat, sollte dann jeder haben. Wäre finanzierbar. Wenn du dir jetzt anguckst, wie der es finanzieren will, mit 50% Mehrwertsteuer, dann bist du genau beim Sozialhilfesatz von jetzt. Der Sache nach schmücken die sich ein kapitalistisches Paradies aus, aber für die, die Kapital haben, nicht für die, die arbeiten müssen. Die sagen nämlich, na dann, wenn der Staat jedem 500 Euro gibt, naja, dann muss man als Lohn ja selber bestimmt nicht mehr als 500 bezahlen. Dann kriegt man vielleicht die Leute spottend billig, das hat es noch nie gegeben. Und als Perpetuum zahlen sie sich die staatliche Grundrente noch selber aus der Mehrwertsteuer. Finde ich eine klasse Idee. Ob das funktioniert, will ich mir jetzt gar nicht drüber auslassen. Die Brutalität, die da aufgemacht ist, finde ich ein Hammer. Die Leute sind sowieso bettelarm. Dann befreien wir doch die Unternehmen gleich davon, an dem Lohn den Maßstab Lebensmittel noch in irgendeiner Art und Weise gelten zu lassen, und sei es in einem Streit mit den Gewerkschaften. Dann wird der Maßstab als Lebensmittel, soll er taugen, gleich komplett von ihm weggenommen und als Elendsverwaltung auf Seiten des Staates übertragen. Dann kann man den Lohn aber auch beliebig noch unten runter definieren. Das ist der Witz mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das hat den Strauper als richtig alten VWLer richtig begeistert. Was an Einwänden dagegen gibt, Arbeitgeberpräsident Hult, der alte Henkel, der ist ja sowieso inzwischen ein Fanatiker, der zieht ja die Socken aus. Die Einwände, die sprechen Bände, die Einwände gehen alle bloß drauf, fällt da nicht die Nötigung, sich als produktiver Arbeiter allen Anforderungen des Kapitals zu unterwerfen, weg. Der ganze Einwand, den es dagegen gibt. Ja, das ist sau ehrlich. Du würdest nicht auf Kreta überwintern, wenn du das hättest, weil du gar nicht hinfliegen könntest. Du machst dir was vor, was die dir an Grundeinkommen zubilligen würden. Wenn du 1100 Euro hättest noch, Götz Werner seiner Diktion, hättest du überall 50% Mehrwertsteuer zu zahlen. Nee, 50. Unter 50 gehen seine 1100 nicht. Bei 35 ist er bei 750 Euro. Pass auf, da musst du ja fast schon auf Kreta, weil du hier schon deine Wohnung nicht mehr bezahlen kannst. Und die sagen beide, sonst gibt es dann aber auch nichts. Weder als Rentner noch als sonst was, als Kranker und was die sonstigen Versicherungsfälle des Lebens sind, ist dann alles abgeschafft. Das ist eine Armutsexistenz, die dir aufmachen, das nur so kracht. Du kriegst auch als Rentner und sowas niemals mehr. Es sei denn, du hättest mal einen knallen Job gehabt, wo du die Tausender bloß auf die Seite legen kannst. Tja, aber da musst du sehr hoch in der Hierarchie der Berufe einsteigen. Das ist die Gemeinheit an der Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen. Die Politik will es nicht. Und es gibt einen guten Grund, warum die es nicht will. Ich will nicht sagen, dass es prinzipiell nicht macht. Aber dass ständig sie der Adressat ist für die Lebensumstände ihrer Leute, das will sie nicht. In der Demokratie gibt es einen schönen Witz, wo die Politik saugut mitfährt. Das ist nämlich die Trennung von Politik und Ökonomie. Die Politik kann immer sagen, es sind die Sachzwänge der Wirtschaft, weil das notwendig ist, weil Gewinne sein müssen, weil die Behauptung der Wirtschaft in der globalisierten Konkurrenz, weil die Unternehmer zuständig sind, konnte ich nichts dafür, dass den Leuten so geht. Das sind die Sachzwänge der Ökonomie. Ich kann nur gute Rahmenbedingungen produzieren. Ansonsten ist jeder seines Glückes Schmied. Ein Übergang, wo die sagt, gut, das nicht verrecken, Grundeinkommen ist eine Leistung von mir, macht den Staat zum Adressaten ökonomischer Interessen. Das können Sie überhaupt nicht haben. Da können Sie nicht mehr sagen, Sachzwang. Pass mal auf, wir streichen euch wieder ein wenig zusammen, weil es weniger Steuereinnahmen geben, haben Sachzwang, geht dann nicht mehr. Dann ist es politischer Wille, wie es dir auf Kreta geht. Das wollen Sie nicht. Das soll schon als Sachzwang abgetrennt in der Wirtschaft seinen Platz haben und seinen Gang gehen. Wie gesagt, ich will damit nicht behaupten, es ist mit Kapitalismus unvereinbar, sowas. Ich will nur sagen, mit der Selbstverständlichkeit der Politik, mit ihrer Freiheit, wie sie heutzutage die Leute verarschen kann, ist das ein wenig unvereinbar. Kann man aber ändern. Nein, da bin ich schon wirklich für die Abschaffung des Lohnsystems und nicht für eine Ergänzung des Lohnsystems, entweder mit Grundeinkommen oder Mindestlohn. Mindestlohn ist auch nichts anderes als, ein Elendsniveau gibt es schon. Es ist ein brutales Elendsniveau. Und das angesichts eines gesellschaftlichen Reichtums. Das ist die Saugraus. Das wäre alles da, dass die Leute in Saus und Braus mit sau wenig Arbeit leben können. Und dann muss das Volk sich von so einem wie dem Strauper erzählen lassen, mei, ihr könnt schon froh sein, dass man nicht sagen, dann verhungert halt. Diese Frechheit treibt komischerweise keinen auf die Barrikade, mal dem das HWI ein wenig anzünden oder so. Gibt es noch Anmerkungen, Einwände? Also, dann ist jeder eingeladen am Dienstag. Man kann auch Montag, man kann ja statt Darfur auch mal dafür diskutieren. Für das Kippen des Lohnsystems oder so geht ja auch. Muss ja nicht Darfur sein, oder? Es gibt die Möglichkeit,